Herzlich willkommen, Lothar Bodingbauer begrüßt euch zum dritten Teil der Bildungsgespräche mit dem Schwerpunkt Sprache, Macht, Politik, ja, und Bildung. Zu Gast heute bei Walter Rosenkranz. Er ist Bildungssprecher der FPÖ, der Freiheitlichen Partei Österreichs. Und ich muss gestehen, ich habe gegenüber zwei Systemen in dieser Welt relativ viele Vorurteile. Das eine ist Indien. Ich war noch nie dort. Ich habe unglaubliche Sachen gehört. Ich glaube, Indien muss ganz anders sein als das, was man irgendwie nur ansatzweise beschreiben kann. Da muss man einfach einmal hinfahren. Dann geht's vielleicht ein bisschen mit den Vorteilen. Und das zweite System ist die FPÖ. Da haben wir schon viel über die FPÖ gehört. Viel von jenen Menschen, die die FPÖ als Wähler ansprechen oder die sie als Partei betreiben. Aber auch hier ist es, ich glaube, im heutigen oder in diesem Fall eine gute Möglichkeit, mit jemandem zu reden. Und mit Walter Rosenkranz ging das sehr gut. Das Gespräch war sehr spannend, finde ich. Und auch hier ein kurzer Disclaimer. Die Erlebnisse, die ich hier erzähle, kennt ihr wahrscheinlich schon in gewisser Weise von anderen Folgen. Aber die Entgegnungen sind das Spannende von, in diesem Fall, Walter Rosenkranz von der FPÖ. Viel Vergnügen und viel Spaß. Lob und Tadel, Ausgabe 43. Ja, ich bin zu Gast bei Walter Rosenkranz im Parlament. Danke für die Einladung. Gerne. Herr Rosenkranz, ich habe Sie vor 3-4 Jahren in einem Livestream aus dem Parlament gesehen. Sie haben über Bildung gesprochen, wie Sie sich das vorstellen. Und ich kannte Sie nicht. Und ich habe mit Interesse zugehört. Es ist, glaube ich, gegen Ende auch das Wort Leistung gefallen. Hat mir auch ganz gut gefallen. Das habe ich nämlich schon länger nicht gehört. Und da haben wir gedacht, mit dem würde ich eigentlich ganz gerne mal reden. Und am Schluss ist eingeblendet worden, Walter Rosenkranz, FPÖ. Und ich mir dachte, hoppala, ich bin jetzt kein FPÖ-Stammwähler. Aber das, was Sie gesagt haben, war eigentlich interessant. Und da würde mich interessieren, vor welchem Hintergrund eigentlich das entsteht, was Sie unter Bildung und Schule und Lernen sagen, was man sonst eben immer in den Medien als Ergebnis hört. Ja, also mein Hintergrund ist ein privater, also die Bildungspolitik war durchaus etwas, was man sagen kann, dass in der Ära Haider, wenn ich das so bezeichnen möchte, die Bildungspolitik nicht das Hauptthema der FPÖ war. Und das hat mich bis zu einem gewissen Grad auch gestört und habe versucht, hier etwas auch einfließen zu lassen, konstruktiv einfließen zu lassen und auch meine Partei zu überzeugen, wie wichtig das Thema ist, ist auch beim Bundesobmann Strache auf fruchtbaren Boden gefallen, weil wer hat sich schon vorstellen können, dass zum Beispiel bei einem Neujahrstreffen oder bei einer Pressestunde, dass der Bundesobmann der Freiheitlichen, egal wie er heißt, Bildungsthemen angesprochen hat. Ich meine, in der Ära Friedrich Peter war es so, der ist aus dem Schulbereich gekommen, da hat es einen Stellenwert gehabt. Und ich habe die Bildungspolitik insoweit schon verfolgt, im frühen Alter, weil meine Eltern beide Lehrer waren, Großelterngeneration, Cousin, Cousinen, Onkeln, Tanten, Großonkeln. Also es ist sehr viel im Lehrberuf tätig gewesen und meine Eltern haben halt auch bis zur Pensionierung immer wieder auch Fehlentwicklungen gesehen, was es gibt, was sich da abspielt. Und eigentlich ist das, was meine Eltern auch befürchtet haben, sukzessive auch immer eingetreten. Geografisch, wenn ich fragen darf, in welchen Bereich das Österreichs? Alles in Niederösterreich, in erster Linie in Niederösterreich, aber auch in Wien. Niederösterreich ist jetzt Krems. Aber das zieht sich weiter bis ins, wie es wir Familie oft auseinander sich zersplittert. Es geht auch ins Mostviertel hinein, es ist ins Weinviertel gegangen. Im Raum St. Pölten habe ich im 18. Jahrhundert noch einen gefunden bei den Ahnen dabei. Also der Lehrberuf ist an sich etwas Interessantes. Ja. Ich selbst bin es nur zu einem kleinen Teil. Ich habe eine Ausbildung zum Musikschullehrer gemacht. Gitarre. Das ist mein kleines zweites Standbein gewesen, auch während des Studiums. Und ja, Kinder sind wahnsinnig wichtig und die Förderung von Kindern ist wahnsinnig wichtig. alle reden davon, es ist schließlich und endlich das Zukunftsthema. Und ja, und da stehen wir jetzt in einer Bildungsdebatte, wo ich halt sehe, dass man bei einer Gratwanderung ist, ob man die Schule als in erster Linie als Bildungseinrichtung oder in erster Linie als Sozialeinrichtung sieht. Mhm. Und da ist für mich das Primat der Bildungseinrichtung, steht für mich im Vordergrund. Mhm. Natürlich hat jedes Zusammenleben von Menschen, auch von Kindern in einer Klasse, das Gemeinschaftserlebnis auch soziale Komponenten, muss es ja haben. Ja. Nur der Vordergrund muss die Bildung sein. Und da sehe ich weltanschaulich momentan derzeitig ein bisschen das Gleichgewicht woanders hinzuwandern. Ja. Wenn ich sehe diese bedarfsorientierten Sozialfokusse, wo man mehr Geld hineingibt und dabei auf andere Dinge vergisst dabei, da kann man unter Umständen in der konkreten Bildungspolitik die eine oder andere unterschiedliche Position beziehen. Und ja, und da gehört auch meine dazu. Das heißt wirklich, also Bildung und Sozialbereich eigentlich als zwei getrennte Sachen anzusehen, ist eigentlich dann, steht jetzt einmal im Vordergrund von ihren Grundlagen. Ja, getrennt, natürlich gehört es dazu, aber das Hauptgewicht wird momentan eher auf die soziale Frage gelegt. Ja, ja. Ein kleines Beispiel, damit ich es besser bringen kann. Natürlich gibt es Kinder aus bildungsmäßig fernen Schichten. Mhm. Die schauen unter Umständen nicht drauf, was aus einem Kind werden kann. Ich möchte nicht die Zeit haben, wo früher vielleicht einmal der Pfarrer gesagt hat, schau, bei dem Kind steckt was drinnen, aus einer Bauernfamilie heraus, und der muss jetzt ins Priesterseminar gehen, und das ist die einzige Möglichkeit gewesen, um sich Bildung, eine weitere Bildung anzueignen. Mhm. Es war ein Weg, der in der damaligen Zeit auch ein guter war, und es sind wirklich Menschen gefördert worden, nur heute hat der Staat halt das Bildungswesen zum Großteil übernommen. Ich bin ein großer Freund des öffentlichen Bildungssystems. Ich bin kein Gegner des Privatschulsystems, aber das möchte ich ausklammern. Also für mich ist im Vordergrund, dass der Staat ein öffentliches Bildungssystem zur Verfügung stellen muss, das allen Anforderungen gerecht werden kann. Und da sehe ich halt jetzt, ja, wenn man mit den Eltern spricht und sagt, ja, in dem Kind ist was drin, das interessiert mich nicht, dass natürlich schon der Staat auch eine gewisse Aufgabe hat, hier sanft einzugreifen, um aus dem Kind mehr herauszuholen. Mhm. Aber jetzt ist es so, ich rede jetzt von Ganztagsschule mit verschränktem Unterricht. Es wird jetzt das Hauptaugenmerk darauf gelegt, dass man sagt, ja, die Minderheit, eine kleine Minderheit, die ist halt aus einer bildungsfernen Schicht, und daher muss man für alle anderen schon ein Programm machen. Mhm. Es wird, werden die Vorzeichen werden umgekehrt. Mhm. Also man wird aus der Schwäche, aus dem Nachteil für eine kleine Minderheit, wird die Mehrheit eingepackt und gesagt, und für euch muss das auch gelten. Mhm. Es wird durch keine Sozialromantik, wird in irgendeiner Form ein Elternhaus, das an der Bildung interessiert ist, abgehalten, mit den Kindern mehr zu tun, mehr zu arbeiten. Natürlich gibt es die Untersuchungen, und die stimmen auch, dass Akademikerkinder mehr zum Studium neigen. Nur das wird man nicht abschaffen können, wenn Eltern, verantwortungsvolle Eltern, für ihre Kinder halt einfach das Beste machen wollen. Solange man nicht ein Millionenvermögen hat, das man Kindern so vererben kann, dass sie es vielleicht erst in der dritten Generation dann durchbringen, solange kann man ihnen nur Bildung mitgeben. Mhm. Sonst kann man nichts mitgeben. Ich meine, ich muss noch ein bisschen ein Mikrofon noch drehen. Genau. Ich meine, das sind ja die Gespräche, die zu Hause stattfinden. Also wenn Sie aus einer Lehrerfamilie sind, ich bin auch fünfte Generation Lehrer, einige waren bei uns auch in der Lapola und solche Sachen. Also das war der eine Familienhintergrund, der andere mehr so ja, üblicherweise. Das sind aber die Gespräche, die zu Hause stattfinden. Da kriegt man einfach wirklich auch so eine Grundlage mit, wie man Bildung sieht. Das finde ich einfach einmal von meiner Beobachtung her interessant. Und man kriegt auch mit, wie sich das entwickelt. Also mein Vater zum Beispiel war in Braunau am Inn im Gymnasium Mathelehrer und Physik und angeblich recht gut. Die Schüler haben ihn gemocht. Er ist von seinem Vater, der eben Napola war, noch relativ kanifelt worden, also immer ständig aufräumen und dieses Pinglische und Zeitungsausschnitte und den ganzen Trara. Und ich bin schon irgendwie sehr viel freier wiederum erzogen worden. Das heißt, ich habe diesen ganzen Druck, der auch in Bildung und Erziehung und Schule drinstecken kann, eigentlich nicht mehr so stark miterlebt. Und ich habe es immer als sehr wohltuend empfunden, wenn jemand mit mir arbeitet. Mhm. Und da denkt man wiederum, das ist ja eigentlich relativ unabhängig. Also von wenn die Lehrer gut ausgebildet sind und mit den Schülern arbeiten, kann eigentlich nichts mehr passieren. Das ist richtig. Es stellt sich auch nicht die Frage der Rahmenbedingungen. Ich kenne natürlich nur vom Hörensagen die Zeiten, die unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg waren, wo die Kinder sich in Schuppen, in Bretterbaracken unterrichtet worden sind, wo 35 Kinder drinnen gesessen sind und aus denen ist allen was geworden. Das heißt, es ist an sich, ist es wirklich die Person, die Persönlichkeit des Lehrers. Genau. Die Rahmenbedingungen, dass man jetzt ein schönes Gebäude noch hat, selbstverständlich, dass man neue Lehrmittel hat, selbstverständlich. Aber das hilft alles nicht ohne den Lehrer. Und da ist für mich, und das ist mir vielleicht ein bisschen mitgegeben worden, der Respekt, mit dem man mit Lehrern insgesamt umgeht. Also dieses Lehrer-Bashing, arbeiten ja nichts, faul, Ferien und. Auch mit den Politikern übrigens an dieser Stelle. Na selbstverständlich. Also, ich meine, das muss man sich doch vorstellen, dass es im März 2009 oder 10, wenn ich mich richtig erinnere, eine Unterrichtsministerin, Claudia Schmidt, geschafft hat, ein Lehrerbashing zu betreiben. Wo gibt es so einen Minister? Selbst wenn bei der Polizei die schlimmsten Übergriffe passieren. Es war der Herr Häupl jetzt ja auch nicht geschlampert ja, mit gut. seiner 14-Uhr-Aussage ja, Dienstag. Ja, also das ist halt der Herr Häupl, der hat schon manche andere verklärte Sichtweisen auf verschiedene Dinge. Er ist ja auch in Krems in die Schule gegangen, so wie ich. Gymnasium Krems war das. Gymnasium Krems. Ich glaube, das weiß ich jetzt gar nicht. Nein, ich glaube, er ist in der Realgymnasium gewesen. Aber da bitte nicht festzunageln. Jedenfalls, wo gibt's einen Minister, der sich nicht schützend vor seine Leute stellt? Also, da kann es Polizeiübergriffe geben, sagt der Innenminister, ja, vielleicht ein paar schwarze Schafe und wir werden untersuchen und sonst was. Aber so generell, oder ein Finanzminister, der sich nicht vor seine Finanzbeamten stellt oder so, das ist doch denkunmöglich normalerweise. Und da ist es auf einmal salonfähig geworden. Und mir gefällt da ein Zitat von Karl Jaspers sehr gut, der sagt, das Schicksal eines Volkes hängt davon ab, wie es mit seinen Lehrern umgeht und welche Lehre es hervorbringt. Und das ist eigentlich entscheidend. Man muss einmal wirklich wissen, welche Arbeit leistet der Lehrer. Das ist, glaube ich, in Verschütt geraten. Vielleicht auch durch manchen Journalismus sogar, wo man gesagt hat, ja, und die tun alle nichts. Und ja, die müssen die Kinder eh nehmen. Und damit wir Zeit haben für Arbeiten oder sonst etwas. Und dort geben wir sie ab. Und es wird auch vom Staat vorgegaukelt. Es wird von der Unterrichtsministerin, von den Unterrichtsministerinnen der letzten Jahre immer vorgegaukelt, gebt uns die Kinder ab in der Früh, am Nachmittag kriegt ihr sie zurück und es ist alles fix und fertig, Schule ohne Schultasche und so weiter. Das ist wunderbar, hört sich das an, es stimmt nur mit der Realität nicht überein, weil das, was da eingepackt werden soll an Freizeit, an Bewegung, an Spaß, bis hin Essen, es werden die Unterrichtseinheiten immer weniger. Und ich sehe es selbst, man muss sich mit Kindern hinsetzen, auch am Wochenende, man muss üben, man muss lernen, man muss abprüfen, ob das Vokabel sind oder bei einem Test. Wenn man sagt, liebe Eltern, ihr müsst das alles nicht machen, das machen alles wir, es werden wahrscheinlich die Leistungen nicht so gut sein. Ich kenne auch einige Beispiele, wo Eltern, die sich Ganztagsformen gewählt haben, nach einem halben Jahr gekommen sind und gesagt, um Gottes Willen, mein Kind kann überhaupt nichts. Jetzt habe ich zum ersten Mal nachgeschaut und nachgefragt. Also das ist ein Punkt, wo für mich der Lehrer sehr zentral im Mittelpunkt steht. Der gute Lehrer, ich möchte mich auch nicht jetzt irgendwo vor irgendwelche schwarzen Schafe schützend stellen. Es ist so eine Abbildung. Ein Drittel sind super, ein Drittel sind normal und ein Drittel würden besser nicht unterrichten, wie bei den Schaffner und bei allen anderen Leuten. Bei jeder Berufsgruppe. Aber so generalisiert unter einem Generalverdacht, dass sie faul sind wie die Lehrer, glaube ich, kenne ich an sich, außer Beamten generell, vielleicht kenne ich überhaupt niemanden. Ja, Politiker wahrscheinlich. Genau, und Journalisten. Und Journalisten auch noch. Na gut. Aber die Lehrer stehen ja im wenn man so eigentlich eh ganz gut da, so also in der öffentlichen Meinung, also wenn man diese Reihung macht. Ich meine, von meiner Beobachtung her, ich bin jetzt Abendschullehrer auch, doch seit einigen Jahren, seit 10 Jahren schon. Und es hat sich halt schon sehr geändert. Also wir haben so, wie ich eingestiegen bin, waren das wirklich die Berufstätigen, die die Matura nachholen wollten. Das war echt eine homogene Gruppe. Und jetzt haben wir von A bis Z, von oben bis unten, von nicht deutsch sprechend bis perfekt deutsch sprechend, alle Menschen, die es offenbar in Österreich gibt. Mhm. Und würden wir jetzt mit dem alten Programm weitermachen, ich glaube, wir waren einfach aufgeschmissen. Also das ist echt, das geht nicht, da arbeitet man sich auf. Da kriegt man so ein Häus und schreit nur noch. Ja. Aber obwohl wir nicht erziehen. Und wir haben jetzt gesagt, okay, im ersten Semester, wo die Leute noch so ganz verschieden sind, arbeiten wir mehr themenorientiert und wir schauen, dass die Leute, bevor wir das unterrichten, die Sprache lernen. Mhm. Und das erscheint mir recht angemessen der Problematik. Nur das haben wir eigentlich selbst erfunden oder aus der Situation abgeleitet. Das hätte uns niemand sagen können. Also, und wir dürfen es. Wir dürfen in unserem Rahmen, dürfen wir eben auch in kleinen Inseln solche Sachen probieren. Aber erfunden hätte das vor uns noch nicht wirklich wer. Ja, das ist ja wiederum eine Frage. Mein Standpunkt oder auch der meiner Partei ist ja der, dass man sagt, der Regelschulunterricht spielt sich auf Deutsch ab. Mhm. Und bevor man daher in den Regelunterricht hineinkommt, muss man entsprechend Deutsch können. Warum? Weil es unterschiedliche Geschwindigkeiten gibt. Und eine Klasse, eine Schulklasse mit Kindern soll ja an sich schon auch eine homogene Gruppe sein. Nicht mit zu unterschiedlichsten Leistungen, Leistungsniveaus. Es hört sich zwar sehr schön an, wenn man sagt, ja, alle in dieselbe Schule, alle in dieselbe Klasse und dann wird halt intern, innen differenziert. Ja, da wird dann bald für jedes Kind einen eigenen Lehrer brauchen, um das richtig zu machen. Und bei der Sprache fällt es halt besonders auf, dass in einem Nebengegenstand, ob das jetzt Geografie oder Biologie ist, die einen langweilen sich, weil die anderen nicht folgen können. Oder man setzt den Stoff halt ganz normal um, für die, die Deutsch gut können, dann kommen die anderen nicht mit. Das ist eine Situation, wo eine der Gruppen unter die Räder kommt. Und das wollen wir nicht. Wir wollen versuchen, bei der Gruppe, die Deutsch nicht hundertprozentig oder ausreichend können. Und das sind zum Teil ja nicht nur Kinder, wo man jetzt sagt, das sind jetzt die Ausländerkinder. Ist ja ein Blödsinn. Es gibt nämlich auch Ausländerkinder aus der Bundesrepublik Deutschland, die hervorragend Deutsch können. Und es gibt auch in Österreich aufgewachsene Kinder von der, wie man so schön sagt, autochthonen Bevölkerung, die katastrophal Deutsch sprechen. Es geht darum, um dem Unterricht folgen zu können. Und natürlich kann man bei Gegenständen, ob das jetzt beim Fußball ist oder so, kann man natürlich auch Kontakte knüpfen oder ob das jetzt beim Zeichnen ist, bei der bildnerischen Erziehung, ob das jetzt in der Frage bei einem Musikunterricht ist, wenn es nicht theoretisch ist, wenn es ums Singen geht oder wenn es ums gemeinsame Musizieren geht, da braucht man die Sprachkenntnisse nicht. Da kann man auch ein gewisses Gemeinschaftsgefühl und Verständnis erwecken. Aber wir wollen haben, dass Kinder, die in einer Klasse sind, sich nicht unterscheiden oder die Unterschiede möglichst gering gehalten werden. Und da glauben wir, dass sogenannte Aufbauklassen, Spezialklassen, die sich auch in derselben Schule logischerweise abspielen, wo man sagt, ihr seid jetzt die Sprachklasse, bei euch wird jetzt speziell auch Themenbereiche aus Lerngegenständen in eurer Heimatsprache beziehungsweise auf einem deutschen Sprachniveau gemacht, um euch anzunähern. Wir stellen uns das so vor, dass es eine Win-Win-Situation ist. Wenn es die FPÖ vorschlägt, dann heißt es immer sofort vom politischen Gegner, die Ghetto-Klasse kommt. Mhm. Damit will man uns gleich einmal wieder mit einem Totschlagargument aus der Diskussion bringen. Umgekehrt, ich erinnere mich im letzten Nationalratswahlkampf an eine Sendung, im Zentrum war das, wo eine Lehrerin als Favoriten gesagt hat, sie hat eine Klasse, wo kein einziges deutschsprachiges Kind muttersprachlich drinnen ist, unterschiedlichste Ethnien. Und sie hat es geschafft, mit ganz beinhartem Deutschunterricht und Schwerpunkt auf Deutsch das so zu machen, dass die jetzt alle super sind. Da war die normative Kraft des Faktischen da, dass das de facto das war, was uns wir als Sprachklasse vorstellen. Da funktioniert es und Rot und Grün applaudiert dieser Lehrerin. Nur wenn wir sowas verlangen, heißt es dann Ghetto-Klasse. Daran sieht man eigentlich schon die Oberflächlichkeit dieser Diskussion, beziehungsweise auch dem Primat, dass man sagt, man möchte Kinder nirgendwo separieren oder ihnen das Gefühl geben, was irgendwas nicht zu können. Und das ist ein gewisses Problem, weil Kinder tatsächlich unterschiedlich sind. Manche können manche Dinge wirklich nicht oder schlechter. Es wäre ein Verschließen vor der Realität und zu sagen, naja, man ist da jetzt wirklich grauslich, dass man die jetzt in einen anderen Schultyp hineingibt. Ich glaube eher, dass diese Kinder in einer homogenen Gruppe, wo das Leistungsniveau, und daher bin ich auch fürs differenzierte Schulsystem, wo das Leistungsniveau annähernd gleich ist, wo man vergleichen kann, ein besseres auch für die Kinder. Also ich bin ein Verfechter der AHS-Unterstufe im Ballungsraum. Ich weiß auch umgekehrt, gerade aus familiärer Erfahrung, was die frühere Hauptschule leisten konnte und auch geleistet hat im ländlichen Bereich. Da sind die Kinder, und das war ja auch ein Ziel der Hauptschule im ländlichen Bereich, dass man sagt, die Kinder werden so vorbereitet, dass sie in eine Oberstufenform gehen können und ohne Probleme, wirklich ohne Probleme, die Matura dann schaffen konnten. Beziehungsweise eben eine Lehre machen. Umgekehrt und eben ins Beruf, fürs Berufsleben vorbereiten. Und dann mit Berufsreifeprüfung ja auch wieder einsteigen können ins Studium. Ja. Also diese Möglichkeiten, die ja auch im Schulsystem in den letzten Jahren viel verstärkt angeboten worden sind, wo man sagt, es ist keine letzte Chance oder sonst was, sondern es gibt laufend immer wieder Chancen, bis einem der sprichwörtliche Knopf aufgeht, bis ins Erwachsenenalter, dass man jederzeit wechseln kann, dass man jederzeit Bildungsabschlüsse nachholen kann. Mhm. Das ist ein großes Interesse und das ist richtig. Ja, das ist positiv gemacht worden. Mhm. Da gibt es auch einstimmige Beschlüsse in der Regel dabei. Also das ist sicher etwas Positives. Aber was mir fehlt bei dieser sozialen starken Auslegung dabei und nicht auf das Lernziel hin, sondern einfach Tugenden wie Leistung, Anstrengung und auch Disziplin geht mir vollkommen verloren, wenn ich Lehrer höre, die sagen, sie müssen 70-80% der Unterrichtszeit dafür aufwenden, bis die Disziplin im Klassenzimmer hergestellt ist, dann kann für den Lehrinhalt nicht mehr viel überbleiben. Und da krankt es bei meiner Meinung nach. Also wir haben in diesem ersten Semester dann auch wöchentlich Lernzielkontrollen, weil die Leute wollen auch Leistung zeigen. Das ist eine Beobachtung. Also ich glaube, von meinem Eindruck her, das Wort Leistung wurde lange Jahre auch nicht in den Mund genommen. Möglicherweise aus Gründen. Ja, also wenn ich mir an meine Großeltern eben diese Zeit, also dieser Leistungsgedanke und ständig in der Früh um 4 Uhr aufstehen, wandern, weil man sie abhärten muss und so weiter. Boah, ja, das ist Freude an den Sport vergelt. Es hat diese Synonym dieser Rohrstapelpädagogik gegeben. Und da war das Pendel auf der einen Seite der Skala. Und dann hat man gesagt, mit einer Reformpädagogik, ob das jetzt salopp formuliert Kuschelpädagogik heißt oder sonst was, das Pendel wieder komplett in die andere Richtung ausgeschlagen, anstatt dass ich es in der Mitte eingependelt hätte mit einer gesunden Mischung von beiden. Ob das jetzt aus Ihrer Erfahrung die Erwachsenen sind mit Lernziehen, auch die Kinder wollen einfach verglichen werden. Es hilft nichts. Die Kinder sind motiviert, aufgeschlossen, die wollen was leisten, die wollen etwas zustande bringen, zusammenbringen, die wollen auch bewertet werden, sie wollen Vergleichbarkeit haben, sie sind in einem hoffentlich gesunden Wettbewerb. Aber da fällt mir auch ein Zitat ein, den ich sehr, sehr verehrt und geschätzt habe, von Marian Heidker. Den habe ich auch gehabt auf der Uni. Der das sehr treffend gesagt hat, früher, wenn die Kinder aus der Schule zum Mittag nach Hause gekommen sind, hat man die Kinder gefragt, habt ihr etwas gelernt? Heute muss man die Kinder fragen, habt ihr euch wohlgefühlt? Das ist... Einstein, glaube ich, sagt, habt ihr interessante Fragen stellen können? Ja, da ist natürlich, Einstein ist ja da ist sehr hoch gegriffen, also ich glaube nicht, dass wir nur Nobelpreisträger bei uns im österreichischen Schulwesen drinnen sitzen haben. Aber an sich, das spiegelt schon wieder. Also dass der Begriff des Lernens ein anderer war und wo die verantwortungsvollen Eltern auch kontrollieren konnten und wollten, da sagt es, ich möchte, dass aus meinem Kind was Besseres wird oder es soll es einmal besser haben. Das ist ja das Leitmotiv und da waren Eltern dahinter und jetzt kommt mir vor, wie wenn der Staat vorgaukelt, ihr braucht es das alles nicht, weil der Staat übernimmt das. Vom Kindergarten bis zum Nobelpreis. Also was gut funktioniert, sind in Österreich zum Beispiel die Musikschulen. Ja. Also da werden wir echt überall beneidet und auch dieser Rahmen, ich glaube in Oberösterreich, schauen sie sehr neidig, weil da die Lehrer angestellt sind. Richtig. Und in Vorarlberg müssen sie es mit Werkverträgen irgendwie so zusammenglauben. Ja. Also das funktioniert ja, das ist echt... Weil Sie einfach sagen, Oberösterreich. Also wir haben das Musikschulwesen zersplittert und wenn Sie sich anschauen, den Nachwuchs, den musikalischen in den Spitzenorchestern, dann sind dort derartig viele Oberösterreicher dann dabei, weil es dort anders funktioniert, weil bei manchen Dingen in anderen Bundesländern ist es wirklich eine unter Anführungszeichen Bettelei mit Werkverträgen, mit der Schulgebühr, der Standort, ist es ein Verband, müssen dann Kinder aus einer Nachbargemeinde einen höheren Beitrag zum Beispiel zahlen. Das sind alles Realitäten. Also das oberösterreichische Schulsystem ist hervorragend. Man merkt, dass die Talente in ganz Österreich blühen diesbezüglich. Das sieht man bei den Wettbewerben. Aber sobald dann die Wettbewerbsjugendphase aus ist und in Richtung Berufsmusik geht, auf einmal haben dann die Oberösterreicher die Nase vorne. Und warum ist das? Weil dort halt das Musikschulwesen tatsächlich auf konstruktiveren anderen Beinen steht. Und eben, aber auch eben, weil die eben Angestelltenverhältnisse durchaus bei den Lehrern haben, die dann freilich, da kriegt man gute Leute, sind, ja, man kriegt genau. gute Leute, man kriegt fachlich ganz hervorragende Lehrer. Ich meine, die gibt es natürlich überall in ganz Österreich. Mhm. Aber es wird mit einer anderen Konsequenz gemacht und es wird einem das Leben als Berufsmusiker schon viel früher auch schmackhaft gemacht dadurch, weil das ja auch andere Vorbilder sind. Mhm. Mein Ziel beim Musikstudium war sicherlich auch nicht, dass ich Musikschullehrer werde. Mhm. Das hat sich ergeben neben der Tätigkeit als Konzertgitarrist im Konkreten. Mhm. Aber und Sie haben dann den Weg zu schaffen, und richtig, ja. Mhm. Das gibt ein Risiko, nicht? Man braucht nur einmal blöd fallen. Ja, ja. Eben. Hand ist verletzt und auf einmal wird sich eine Musikkarriere, eine große hat sich eh nicht ergeben, logisch, aber meine Eltern wollten auch einen Brotberuf für mich haben, der halbwegs krisensicher ist und da war die Juristerei was. Habe ich vielleicht mit dem Karl Böhm gemeint, der war ja auch Jurist und Dirigent, nur der hat es halt aufgrund seiner Qualifikation mehr in die Musik geschafft. Ja, ja. Naja, ich glaube, auch da ist die Mischung interessant. Also ich glaube, einer, der Musik bei seinem Leben dabei hat, auf so einem Niveau, auch Unterrichtsniveau, kann nur gut sein. Ich habe mir eine Sendung über die Blasmusik in Österreich gemacht und das war recht interessant. Da bin ich ein bisschen durchs Land getingelt und da haben sie mir gesagt, die Blasmusikkapellen, immer wenn sie in die Volksschule gehen und ein Instrument herzeigen, dann ist das Jahr drauf der Kurs voll. Und wenn sie die Basstuba vorzeigen, dann ist es Basstuba, was die Kinder lernen. Richtig. Also da scheint mir einfach Bildung und Musik ist ein Teil der Bildung, aber auch wirklich auch gut zu funktionieren. Und da ist es auch wirklich egal, welche Kinder das sind letztlich. Absolut. Hauptsache, sie können Absolut. Wollen. Dass tun. Man Musikinstrumente zur Verfügung stellt und nicht bremst. Da gibt es zum Beispiel in Hamburg eine Stiftung, eine private Stiftung, die jedem Kind in der Volksschule ein Instrument gibt. Also Musik ist einfach wichtig. Es ist auch bildnerische Erziehung, die schaffen. Und was mir an diesem Gespräch gehört, wir unterhalten uns momentan wirklich über Bildung. Ja, ja, eben, darum geht's ja. Naja, das ist leider Gottes, wenn ich auch andere Positionen höre, ist Bildung nur das, was der Wirtschaft nützt. Das ist ja auch ein furchtbarer Die Industriellenvereinigung zum Beispiel, die halt ganz klare Vorstellungen hat, sie braucht mehr naturwissenschaftlich interessierte Leute. Richtig. Statt, aber ich muss sagen, es muss jeder wissen, wenn er irgendwo ein Orchideenfach studiert, dass er unter Umständen dann Taxi fährt. Aber ich kann dem da trotzdem doch nicht seine Liebe und sein Interesse zu diesen Gegenständen, zu diesem Studium nehmen. Mhm. Das muss er in Kauf nehmen. Aber er macht das, was er von seiner Neigung, von seinem Interesse her hat und nicht nur das, was die Wirtschaft bestimmt. Wie ich im Übrigen gesagt, man sieht es ja nicht, wann die Bildungspolitik oder der Proponent der Zivilgesellschaft eben ein Industrieller ist. Diese Wirtschaftslastigkeit in der Bildung, die ich auch verstehe, dass die österreichische Wirtschaft gut ausgebildete Facharbeiter braucht, bis hin natürlich auch in Management-Ebenen. Das ist schon wichtig. Das ist schon richtig. Nur, ich möchte aber dazu schauen, dass eben die österreichischen Kinder zu den besten Köpfen im Land gemacht werden und nicht dann immer der Ruf kommt und gesagt, wir müssen uns jetzt die besten Köpfe aus dem Ausland holen. Mhm. Also eigentlich sollten die österreichischen Kinder so ausgebildet und gebildet werden, dass die sagen, ja, wir bestehen am Weltmarkt, wir gehen eher noch hinaus, weil wir können. Aber wenn ich Ihnen da genau zuhöre, ist eben praktisch, also Sie sagen einerseits eben diese Bildung Soziales sind, also kann gemeinsam sein, aber es gibt zu unterscheiden, genau. Ja. Das zweite ist eigentlich homogen und Homogenität, die auch durch Sprache gebildet wird. Und jetzt haben Sie noch gesagt, jetzt ist mir genau der Satz entfallen. Genau, dieses Bewusstsein, es gibt praktisch österreichische Kinder. Also auch dieser, sag jetzt mal, Mut oder dieser es zu sagen, es gibt österreichische und nicht österreichische Kinder. Es genauso wie wenn man das Wort Leistung in den Mund nimmt oder nicht. Weil das würden viele ja schon einmal bestreiten, dass man sagt, Kinder sind gleich, ob das jetzt ein österreichischer Pass ist oder nicht, wenn er bei uns in der Schule geht. Das ist auch nicht mein Kriterium, wenn ich sage österreichische Kinder. Ja. Wir haben die Unterrichtspflicht in Österreich, das heißt jedes Kind und auch wenn das ein Flüchtlingskind ist, das seit kurzem erst hier ist, muss eingeschult werden. Das ist ein Gesetz und da kann man auch nicht so sagen wie die Frau Merkel, die sagt, ja, Schengen ist jetzt obsolet geworden. entweder wir haben einen Rechtsstaat mit Rechtsansprüchen und da heißt es eben, dass Kinder mit einem bestimmten Alter Unterrichtspflicht haben und der Staat muss sich auch um diese Kinder kümmern. Das sind die Schwächsten, die können auch nicht dafür gestraft werden, ob jetzt ihre Elterngeneration oder die Regierenden in diesen Ländern Krisensituationen herbeiführen, ob international Krisen herbeigeführt werden durch irgendwelche Bombardements, wo es um Ölstreitigkeiten geht oder um sonstige Ideen. Die Kinder dürfen dabei nicht draufzahlen, auch nicht Kinder, die sich eben in Österreich jetzt aufhalten, weil ihre Eltern unter Umständen Wirtschaftsflüchtlinge sind. Die können nichts dafür. Das sind die Schwächsten. Und daher muss man für die auch adäquate Bildungssysteme schaffen. Ob das gleich dazu dient, dass man, wie ein konkretes Beispiel, dass man in einer HTL-Oberstufe 3 pakistanische 16-Jährige hineinsetzt, die kein Wort verstehen, dann sage ich, das ist falsch. Das ist Blödsinn. Das bringt überhaupt nichts. Aber wenn Sie praktisch sagen, österreichische Kinder, dann meinen Sie praktisch alle, die in Österreich zur Schule gehen. Die in Österreich unterrichtspflichtig sind in erster Linie. Und da müsste, hat der Staat ja die Verpflichtung. Ja. Und für diejenigen, die nicht in einer Unterrichtspflicht sind, aber eben eine Begabung haben, die man abtesten kann, aber die vielleicht, wo da eine Sprachbarriere noch dazwischen steht, die kann genauso gefördert. Das heißt praktisch eher schauen, welche Gruppen sind gemeinsam und die dann gezielt individuell. Aber praktisch nach den Gruppen fördern, wie es auch immer gut geht, in welche Richtung und dann die Durchlässigkeit zwischen diesen Gruppen stärken. So ist es. Ich möchte homogene Gruppen haben und dann kann man von einer Gruppe zur anderen wechseln, wenn man einen Standard erreicht hat. Und das kennen ja durchaus zum Beispiel, ich kenne eine Iranerin, die ist vor 18 Jahren oder als Kind kommen und die ist jetzt in einer Gruppe der österreichischen jungen Intellektuellen. Also das ist überhaupt, man hört sie an wie eine Linzerin, schaut aus wie eine Linzerin im Wesentlichen. Ist so, das heißt, da geht es dann um die Durchlässigkeit. So ist es, ja. Und das ist ja dann auch eine Ressource, weil wenn man da Fehler macht, dann verliert man als Staat viel, beziehungsweise hat man Gegner plötzlich im eigenen Land, die man besser nicht so hätte. So ist es, wenn man dann in weiterer Folge die effektive Ghettoisierung dann vorantreiben würde, wo man jetzt sieht, dass oft Abkömmlinge der zweiten beziehungsweise der dritten Generation die Schwierigkeiten haben, sich zu identifizieren, weil eben da so viel schiefgegangen ist. Also was ein bisschen aus meiner Beobachtung von der Abendschule, die ehemals jugoslawischen Länder, die Jugendlichen, die da sind, das ist jetzt dann schon, keine Ahnung, zweite, dritte Generation, das funktioniert schon sehr gut. Also die gehören bei uns zu denen, die eigentlich problemlos mit dabei sind. Absolut. Das hat echt funktioniert. Ist natürlich auch eine Frage vielleicht auch des Elternhauses, der kulturellen Erziehung. Meine, der Balkan ist historisch, kulturell, religiös näher zu Österreich als unter Umständen vorderasiatische Länder oder direkt asiatische Länder. Da muss man natürlich auch andere Schwerpunkte dann legen, was man versteht. Es ist nicht einzusehen, dass ein Vater seinem Sohn einbläut in der Schule, von einer Frau brauchst du dir gar nichts zu sagen lassen. Das hat bei uns keinen Platz, da muss man wirklich anders ansetzen. Aber das Beispiel vom Balkan, ich habe erst unlängst einen Firmenbesuch gemacht, wo ein Facharbeiter, ein Schweißer, der vom Balkan gekommen ist, dem ich gefragt habe, ja, und wie es ihm geht hier, und sagt, ja, und wie schaut es mit der Familie aus? Ja, beide Söhne haben mittlerweile an der HTL maturiert, und der eine ist bereits in der Firma, wo er selbst Schweißer ist, bereits im mittleren Management als technischer Zeichner drinnen. Also da sieht man schon, wo die Reise auch hingehen kann. Das ist keine Zweiklassen- oder keine ghettoisierte Gesellschaft. Ich muss Ihnen noch ich finde das interessant. Also ich habe ja meine journalistische Teil ist einfach für Radiosendungen in Systeme reinzugehen und versuchen herauszufinden, wie schaut das aus. Und das ist eigentlich sehr spannend, weil man kommt immer wieder in neue Situationen. Und ich habe mal eine Sendung gemacht über eben diese, was ist, wenn in einer Volksschulklasse 15 Kinder verschiedene Muttersprachen sind, wo man sagt, katastrophal, wenn ich da meine Kinder hinschicke, die sind erledigt. Und das ist auch wahrscheinlich so, nur in dieser einen Schule wurde das zum Thema gemacht. Das war die Volksschule Ortnergasse im 15. Bezirk, wo man sagt, na, also sicher nicht. Und da waren also die 20 Kinder im Raum, 15 Muttersprachen und der Lehrer. Und der hat es so zum Thema gemacht, dass er diese, dass er konsequent die Unterrichtssprache ist Deutsch, aber er hat diese einzelnen Schülern in ihren Muttersprachen gestärkt und weiterentwickelt. Das heißt, er hat praktisch, er hat zum Beispiel mit ihnen kleine Büchlein gemacht, da haben sie gezeichnet, auf Deutsch geschrieben und in ihrer Muttersprache, damit die auch praktisch die Muttersprache weiterentwickeln. Und das heißt, er hat es zum Thema gemacht und dann komme ich rein und möchte mit einem Kind reden, dann sagt ein anderer, der kommt aus Philippinen, der kann noch nicht Deutsch, aber zeig ihm, was du gezeichnet hast. Na, dann sagt der, was er gezeichnet hat, kann super zeichnen. Und dann bin ich wieder so weggegangen und mir gedacht, das waren jetzt selbstbewusste Kinder. Die haben alle, die haben das nicht, was der nicht gekonnt hat, ihn praktisch versucht zu verteidigen oder zu schimpfen oder als kann noch nichts, sondern die haben versucht, die Stärken des anderen für den Mann vom Radio darzustellen. Und dann, ich habe selbst zwei Kinder in dem Alter gehabt und mir gedacht, in diese Klasse würde ich meine Kinder sofort geben. Also zum Thema machen, ja, das wo, war schon und, sehr charmant. Und woran ist gelegen? Am Lehrer. Aber auch am Konzept, an der Idee, dass man eben gemeinsam diese unterschiedlichen Sachen zum Thema machen. Das Konzept, war das gemeinsam. Aber das Konzept ist nicht vom Bifi oder vom Minoritenplatz das gekommen. Das hat der Lehrer selbst gemacht. Ein Revoluzzer, der vielleicht mit einem Fuß im Kriminal steht, weil er das vielleicht gar nicht darf. Dieser Grenzbereich, dieser Graubereich, wo oft vieles früher in Kriegszeiten in Österreich hat es für den Maria-Theresien-Orden gegeben, weil man entgegen vom Befehlen eine Heldentat gemacht hat. Nicht? Also, und es ist gut gegangen. Wenn es schlecht ausgegangen ist, dann war sowieso was. Aber für das andere hat es dann einen höchsten Orden gegeben. Das ist in vielen Bereichen in Österreich so. Im Spitalswesen zum Beispiel. Oder auch mit Stunden und so weiter. Das sind ja alles Dinge, wo man den Betrieb manchmal gar nicht aufrechterhalten könnte, wenn sich nicht manche in einem Graubereich bewegen. Genau. Darum wäre ja diese Autonomie, von der gesprochen wird, in unterschiedlichsten Ebenen und Ausprägungen ja so wichtig, dass man den Standort der Schule, die einzelne Klasse sieht, warum ist dort das und das notwendig. Das kann man halt zwischen Bodensee und Neusiedlersee nicht über einen Kamm scheren. Das, ja, das funktioniert kann auch nicht. Furchtbare Ergebnisse haben, wenn das nicht gescheit ist, was da Leute autonom machen. Richtig, ja. Aber ich finde, was für mich tröstlich war, weil ich mir gedacht habe, naja, in so einer Situation würde ich als Lehrer aufgeschmissen sein mit 15 Muttersprachen, war das eine Situation, die immer angenehmer und auch vom Lernen her nicht besser vorstellen hätten können. Der Lehrer hat einen didaktischen Weg gefunden, damit er die Muttersprachen mit der deutschen Sprache verquicken kann. Und die Kinder haben dadurch, dass sie die Muttersprachen konnten, mit ihren Eltern und Großeltern über das reden können, was sie in der Schule gelernt haben. Das war irgendwie gut. Da gibt es die Naturfreunde, die machen so zweisprachig wandern, weil sie draufgekommen sind, wann jetzt die Kinder wandern gehen, die eben aus Migrationsfamilien sind, dann lernen die Frosch, Lurch, Gatsch und können aber nicht erzählen, was sie gemacht haben. Und wenn sie aber die Zweisprachigkeit, das heißt das Gatsch auch in der Muttersprache, dann können sie reden und kommen. Und das ist eben die Geschichte, die ich auch immer wieder sehe. Der Wille zur Kommunikation ist eigentlich noch ganz was Wichtiges. Viele Leute wollen nicht reden. Kinder haben es noch. Naja, mit Handys und so weiter bin ich nicht so ganz... Gut, ja, also das ist natürlich eine Sonderthematik, aber ich hoffe doch nicht, dass in der Volksschule, dass jetzt schon die Smartphones schon derartig um sich greifen, aber... Also ja. Geht es ja um die Eltern, wenn man in der Straßenbahn sieht, kleines Kind, die Mutter oder der Vater unterhält sich nicht mit dem Kind, sondern schaut ins Handy und tippt irgendein Blödsinn ein. Also da denke ich mir, der Wille zur Kommunikation muss eigentlich bei allen Programmen ganz oben stehen. Furchtbar. Gebe ich Ihnen recht. Das ist furchtbar. Das ist ja wirklich. Das merke ich auch bei meinen Schülern, die sich reinsetzen und einfach auch nicht mitstreiten oder mitreden wollen, die haben es echt schwer. Und bis zu einem gewissen Grad ja versklavt sind, weil die müssen schauen, was kommt, kommt da jetzt was. Am Nachmittag zu lernen, das Ganze einmal abzudrehen und nicht zu sehen, kommt jetzt was, kommt jetzt nichts. Also diese permanente Anspannung rührt sich jetzt meine WhatsApp-Gruppe für Abendgestaltung oder sonst was oder nicht. Oder tut jetzt Freundin oder Freund, schreiben die jetzt was oder nicht. Also diese Unruhe, die da erzeugt wird dadurch, dass wann das Gerät da neben dem Lernen liegt und man muss dauernd schauen, wichtig, nicht wichtig, nein, das ist eine Katastrophe. Eine Katastrophe, weil als Mathematiker weiß ich einfach, du brauchst eine Konzentrationstiefe und wenn du jedes Mal nach 2 Minuten wieder rausgehst, weil du auf Facebook schaust. Ja. Ich meine, das spüren wir auch alle selbst. Also wir sind ja selber auch Betroffene. Am meisten habe ich nebenbei in der Hundeschule gelernt. Wir haben seit 2 Jahren einen Hund. Das ist echt interessant. Die haben, was man da an die Frauen, die das machen, die sind Weltmeister in Rettungshunde führen. Und die schaffen es, Gruppen von Menschen mit ihren Hunden so zu koordinieren, dass jeder seine persönliche Entwicklung machen kann. Wahnsinn. Also die haben einen diagnostischen Blick, guter Lehrer hat einen diagnostischen Blick. Die schaffen es, die Gruppe zu einer gemeinsamen Gruppe zu machen, aber doch individuell zu fördern. Und jeder steigt profitierend aus. Wenn man 100 hat, man auch viel Kommunikation. So viele Leute habe ich noch nie getroffen in den letzten 2 Jahren. Kontakthund. Ja. Also man kann das echt nur empfehlen. Kontakthund hervorragend. Ja. Ich wollte den auch in die Schule mitnehmen, als Schulhund dann. Haben wir aber dann nicht gemacht, weil wir viele muslimische Schüler mittlerweile haben, wo der Hund einfach kein gutes Tier ist. Ja. Das heißt, wir können, wenn wir die Zielgruppe auch durchaus eben in diesem Bereich haben, ist der Hund politisch nicht machbar. Mhm. Auch wenn er noch so ein wunderbarer Anlass wäre mit Schülern, nonverbale Kommunikation. Schade, hat mir leid dann, aber ich sehe es auf der anderen Seite auch wieder ein. Ja, aber das ist genau der Punkt, wo man sagt, man begibt sich für die Kinder, für die der Hund kein Problem ist, begibt man sich einer Chance, weil man sich unter Anführungszeichen dem anderen unterordnet. Ja. Und da ist schon die Frage, ist es jetzt eine homogene Gruppe, ja oder nein? Genau, und was würde man da machen? Wann kann man die Durchlässigkeit, wann kann man wieder eine Durchlässigkeit erzielen oder erzeugen? Aber wie würde man das Problem lösen? Wie haben sie ihn gelöst, dann halt kein Hund? Ja, dann müssen halt, wenn das 25 Kinder sind und es steht dort 13 zu 12, dann gibt's halt irgendwo eine unverbindliche Übung oder sonst irgendetwas, wo man den Hund für die ihn brauchen, einsetzt. Mhm. Aber dann hören wir schon wieder, dafür fehlt jetzt wieder einmal das Geld. Genau. Wir drehen lieber ab. Wir sagen jetzt, nur keine Zwistigkeiten aufkommen lassen, sodass wir jetzt alle, die intern differenzieren wollen und sagen, aber sobald es bei einer Gruppe ist, eine Gruppe und die andere, dann hören wir sofort damit auf. Und da ordnen wir uns lieber unter, damit wir ja nur nirgends anecken. Das ist, ob das jetzt die Frage des Kreuzes ist in der Schulklasse drinnen, nur nicht anecken bei, ja, man kann gar nicht sagen jetzt Minderheit im eigentlichen Sinn, weil in manchen Klassen wird es vielleicht ohnehin sogar die Mehrheit sein, aber nur nicht anzuecken, und da geht eben für andere Kinder, die diese kulturellen, religiösen Voraussetzungen nicht haben, geht einfach viel damit bei verloren. Da wird man auch umgehen müssen. Und dass man sagt, naja, jetzt hat man die Ressource nicht, es ist immer einfacher, alles zu verbieten, was da individuell für die eine Gruppe besser wäre oder wo die einen anderen Vorteil haben. Vielleicht ist es auch dieses Gefühl, wo man sagt, was nicht alle können, darf keiner können, auch eine Mentalitätsfrage, die ich der linken Bildungspolitik zuordne. Ja, diese Elitenaversion. Richtig, ja. Ich meine, es gibt schon diese Verteilung, nicht? Es gibt die ganz Gescheiten, es gibt die ganz nicht so Gescheiten. Es gibt alles immer mit einer Gausschen Kurve darstellbar. Und die Frage ist einfach, ich kann schon zum Beispiel bei der neuen Matura in Mathematik, finde ich das eigentlich recht gescheit, weil sie praktisch das ganz Orge ein bisschen runterbrochen hat auf vernünftig. Man soll Zusammenhänge gut erkennen, man braucht keine Integralrechnung, die brutalsten machen. Mhm. Und wer das kann, der schafft's. Finde ich sehr okay. Ich finde aber, man muss gleichzeitig Leistungskurse anbieten, damit einfach praktisch die es gut können und auch können wollen und da was studieren wollen, die dürfen nicht damit erledigt bleiben. Das sind ganz zarte Pflänzchen, die sich damit auch auf Vereinsebene befassen, mit Unterstützung zum Teil des Ministeriums, aber das sind verschwindend geringe Beträge. Und da ist auch wieder der Lehrer dabei. Ich habe das in Volksschulen erlebt, wo die Lehrerin in ihrer unter Anführungszeichen Freizeit sagt zu 2, 3 Kindern aus der Klasse, kommt, bleibt halt nur am Nachmittag, nach der Schule, noch eine Stunde da, bevor sie in die Ganztagsbetreuung hineingeht. Wir machen noch was durch. Das wird nicht extra bezahlt oder sonst was, sondern das ist der Lehrer, der sagt, da ist was drinnen und aus Verständnis und Liebe zu den Kindern das macht, aus Liebe zu seinem Beruf, aus seinem Selbstverständnis heraus, schafft ihm niemand an und er macht's trotzdem. Auf der anderen Seite war ich auch immer wieder, ich habe Mineralgasse-Gymnasium unterrichtet, da sind immer die Besten rausgezogen worden, weil sie ins Karl-Popper-Gymnasium gehen durften. Mhm. Das heißt, jedes Mal sind mir die Besten weggenommen worden und das war schade, weil das im Gesamtklassenverband haben die natürlich gefehlt. Rahlgasse ist an sich gute Schule, hat auf einmal bei der Zentralmatura ganz katastrophale Ergebnisse gehabt beim letzten Mal. Ja, ich habe erst unendlich diese Zahl gehört. Und Zentralmatura Mathematik, ich bin sehr gespannt auf die Mathematik in den berufsbildenden höheren Schulen, die nächstes Jahr kommen wird. Ja. Bis jetzt ist es so, mir hat noch keiner widersprochen, dass von der Gesetzeslage schaut so aus, dass ein Schüler, der in eine Oberstufenform mit musischen Zweig geht, in einen Borg, dasselbe Mathematikbeispiel bekommen wird, wie einer, der in einem HTL-Maschinenbau ist. Und das wird's nicht. Gut, aber dann kann man das Ergebnis wenigstens rechtfertigen, wenn die nicht gut abschneiden, dann ist ja, aber, das klar, aber, warum. Aber ist das ein Sinn und Zweck? Es muss doch jeder, der weiter studieren wird oder wenn er den aus einer berufsbildenden höheren Schule schon herausnehmen möchte, das Borg-Beispiel war jetzt ein falsches. Weil das ja an sich die Oberstufenform eine normale wäre, AHS. Aber zum Beispiel eine Fremdenverkehrsschule. Ja, genau. Eine höhere Lernstatt für Fremdenverkehrsberufe hat dieselbe Mathematik wie die HTL-Maschinenbau. Und das ist nicht wirklich sinnvoll. Und da tut jetzt unser differenziertes Schulsystem, das noch funktioniert. Man weiß in der Automobilindustrie, was kann ein österreichischer Ingenieur, der aus einer Maschinenbau das weiß man. Aber da kommen wir daher, was machen wir jetzt mit denen? Weil die sind im internationalen Parkett, weil die halt jetzt nicht im Bologna-Prozess in den Titeln drinnen sind. Was muss man für die jetzt machen? Muss man da noch zwei Semester noch dranhängen, zwei Jahre dranhängen, damit sie dann irgendwann einmal einen Fachhochschulabschluss haben, den sie auf die Visitkarten in Singapur dann draufdrucken können? Diese Paradigmenwechsel, die da in der Globalisierung passieren, in Österreich wird halt das angloamerikanische Bildungssystem draufgepropft. Das vielleicht dort ganz gut hier funktioniert, weil es dort entwickelt worden ist. Richtig, weil es dort auch gewachsen ist. Ja. Aber wir schielen immer ins Ausland. Er sagt Finnland. Und dann sagt man, was man aus Finnland, was so gut ist. Aber dann bleibt man schon wieder am halberten Weg, beziehungsweise bei den Parametern bleibt man schon wieder stecken. Die Klassengrößen in Finnland, die Schulgrößen in Finnland, bis hin zur Lehrerausbildung in Finnland, ist bei uns wieder ganz anders. Also man macht es nicht komplett, sondern man tut irgendwie so herumschnitzen und es ist nichts, was strukturell positiv gewachsen ist. Und ich orte auch eine Praxisferne bei den Beraterstäben, ob das Bifi ist oder im Minoritenblatt selbst, die Arbeitsgruppen, die dort drinnen sind, die haben sich alle sehr weit vom Klassenzimmer insgesamt entfernt. Also das sind ja auch oft Lehrer, die nicht mehr unterrichten und auch recht froh sind möglicherweise. Das nicht jetzt, aber das ist jetzt Unterstellung. Ja, bis zu einem gewissen, also das geht bis zu Empfehlungen, wo ich das mit einer Anfrage, dass man bei der Zentralmatura bestimmte Lehrbücher zu verwenden hat, die just dann von denen gestammt sind, die in der Arbeitsgruppe drinnen gesessen sind. Das ist nicht so schön, ne? Und dann kommt man und sagt, nein, das war natürlich keine Empfehlung jetzt, dass man das jetzt machen muss oder Verpflichtung. Natürlich gibt es die anderen Lehrbücher auch noch und so. Aber es ist halt ein bisschen, in Österreich ist es halt einfach so personenidentisch, weil der das Lehrbuch macht, ist eigentlich der Hauptdidaktiker in diesem Bereich. Der wird natürlich vom BIFI engagiert, weil er eben das weiß. Und dann ist halt ein bisschen, naja, was mich noch an dieser Sache interessiert, was Sie jetzt gerade erzählt haben, eben BIFI ich war gerade beim Führungskräfteseminar für angehende Direktoren und dort haben wir ein bisschen so diese Strukturen kennengelernt, wo auch Schule entwickelt wird. Und es im Wesentlichen, sagen wir mal so, Lehrer, Direktor, Landesschulinspektor und dann geht's Abteilungsleiter, Stadtschulrat, dann geht's ins Ministerium, Abteilungsleiter und dann kommt der Sektionschef im Unterrichtsministerium und dann ist praktisch so diese, wie sagt man, Exekutive, also das ist das Ausführende, fertig. Und dann geht's jetzt in die Politik, wo es praktisch dann in die Legislative geht, was ist denn dann das Ministerium praktisch, der Sektionschef? Das ist dann die gewählte Volk, die Vertretung, die Menschen, die wir wählen, werden halt auch irgendwie dann ins Ministerium kommen. Partei abgebildet. Und da finde ich jetzt in dieses andere Gebiet, wo jetzt Sie sind, also wie wird auf dieser legislativen Seite her Bildung gestaltet, beziehungsweise der Rahmen vorgegeben, das interessiert mich eben gerade. Also wie kriegen Sie als Bildungssprecher, was haben Sie wie handeln Sie? Wie arbeiten Sie das? Wie machen Sie das? Ja, es ist generell die Tradition der Gesetzwerdung in Österreich die, dass die Regierungsvorlagen eben aus den Ministerien kommen. Dass das eigentlich von der Verwaltung vorbereitet wird, mit dem politischen Willen garniert, dem gerade das Ressort angehört. Ja, ja. Also bei einem ÖVP-Ministerium, bei einem SPÖ-Ministerium, bei einem freiheitlichen Ministerium, auch irgendwann einmal oder irgendwann einmal bei einem grünen Ministerium, wird irgendwo einmal die Handschrift einmal einfließen, auch über die handelnden Beamten, weil die ja grundsätzlich loyal sein müssen. Wir sehen es dann, wenn es fix und fertig auf den Tisch kommt. Wir haben jetzt 2 oder 3 Runden gehabt, sei es Ausschuss, Roundtable-Gespräch mit der Ministerin in letzter Zeit, wo sie gesagt hat, ja bitte, es wird über dieses oder jenes diskutiert in der Bildungsreformkommission. Sie bittet aber um Verständnis, dass man bis zum 17. November noch nichts Konkretes wird sagen können. Sie hat selbst Vorstellungen von diesem oder jenem, aber das hat sie zum Beispiel mit der ÖVP noch nicht koordiniert. Das ist Smalltalk. Also da hat man nichts zum Angreifen. Dann wird es eine Punktation geben, die dann in Gesetze hineinkommen, in Vorschläge kommen soll. Und die können wir natürlich lesen, wir können das diskutieren, zerfleddern. Es gibt dann natürlich auch Menschen, die dann sagen, das ist ein Wahnsinn aus den oder den Gründen, die dann auch aus dem Lehrberuf kommen und sagen, wann das passiert. Zum Beispiel jetzt diese Schlagwort 5 Tage für pro Kind sich freinehmen. Also weg mit den schulautonomen Tagen, aber jedes Kind, nicht immer diese Umwege, wo man dann sagen muss, beim Direktor ansuchen, oder das Kind ist krank heute jetzt oder in Wirklichkeit. Dass das alles wegkommt, sondern jedes Kind kann sich 5 Tage im Jahr aussuchen, wo es auf Urlaub geht. An die Eltern gedacht, damit die sagen, ja, da können wir unter Umständen zur Nebensaison, können wir dann vielleicht auch eine Woche irgendwo hinfahren. Dann kommt natürlich die Lehrkraft und sagt, ja, warum dürfen das die Kinder, warum darf das ich als Lehrer nicht? Ich bin nur an diese Hauptferien gewohnt. Das heißt, ich bin derjenige, der auch in zur Hauptsaison auf Urlaub gehen muss. Warum habe ich das nicht? Und was passiert? Weil Einschränkungen sind nicht da. Wenn man sich immer bei Schularbeitenterminen den Urlaubstag nimmt, wird es da eine Einschränkung geben? Ja oder nein? Na, frag. Dann fragt man natürlich, ja, das so weit sind wir noch nicht. Aber es ist ein Herumnudeln. Aber was ist, also jetzt sind Sie Bildungssprecher in einer großen Partei. Wie arbeiten Sie da? Sind Sie, alles was Bildung ist, wandert auf Ihren Schreibtisch? Ja. Und Sie koordinieren auch und Sie holen sich Meinungen und Sie erarbeiten dann praktisch innerhalb der Partei die Vorstellung, wie wir Bildung haben. Richtig. Also das ist die normale Arbeit des Abgeordneten, der sagt so, ich gehe einmal offensiv einmal. Was ich machen kann, ist die Anfrage. Ja, genau. Das heißt, ich bekomme einen Missstand von einer Schule geliefert. Alles immer unter dem Siegel der Verschwiegenheit und ich darf niemandem sagen, von wem es kommt, ob das Eltern sind, ob das Lehrer sind, weil sonst wird nämlich mein Kind unter Umständen gemobbt, das möchte ich nicht. Also so sind die Ängste bei uns und ich glaube, zum Teil nicht unbegründet, wie ich dann manche Reaktionen auch gesehen habe, wenn so ein Vorfall auch mit Anfrage oder medial entsprechend kommt. Dann kann ich Anträge direkt einbringen, die werden dann im Ausschuss meistens vertagt. Ich habe erst im letzten Ausschuss 3 Anträge gehabt, die direkt aus der Praxis kommen zur Verwaltungsvereinfachung. Und das Ganze nicht, wo ich schon den Gesetzestext, der Paragraf 28 hat zu lauten so und so, sondern wenn man gesagt hat, eine Entschließung des Nationalrats gesagt hat, die Bundesministerin soll das einarbeiten bei der nächsten Reform. Wo alle sagen, ja, das ist gescheit. Aber wir beschließen es jetzt nicht, wir vertagen das Ganze. Es ist bis zu einem gewissen Grad frustrierend, aber zeigt halt auf, dass der Parlamentarismus oder die lebendige Demokratie bei uns so ist, dass es einfach was von der Opposition kommt und da nehme ich keine Oppositionspartei aus. Es haben alle anderen Oppositionsparteien gute und richtige Anträge, denen wir zustimmen oder die wir auch ablehnen, weil sie eben nicht unser Gefallen finden. aber die werden generell werden die vertagt, weil etwas Gutes, Positives darf von keiner Oppositionspartei kommen. Das kommt dann vielleicht, wenn es wirklich gut ist, ein halbes Jahr später als Regierungsantrag daher. Aber es ist sehr kindisch und an sich nicht wirklich eine sehr reife Demokratie. Na, irgendwie aber auch nachvollziehbar, weil auf die Opposition freut sich ja in Wirklichkeit keiner. Also auf einen Widerspruch oder auf einen Einspruch oder auf eine Änderung. Aber ich meine, das ist ja halt die Stärke der Demokratie, dass es Opposition gibt. Ja, aber trotzdem, wenn man jetzt aus einem konkreten Fall heraus einen Antrag stellt, es ist zum Beispiel so, wenn innerhalb eines Schultyps eine Klasse übersprungen wird, dann entscheidet das der Bezirksschulrat, Landesschulrat. Wenn an der Nahtstelle zwischen Volksschule oder AS und so weiter das passieren soll, dann entscheidet es der Direktor. Das heißt, es sind zwei verschiedene Regelungen und egal, welche jetzt die gute ist, wir wollen es gleich geregelt haben. Einheitlich geregelt haben, weniger bürokratisiert. So was machen wir fertig. Und allein so ein Detail, da kann man sagen, ja, das ist eigentlich gescheit, ja, sagen wir alle ja dazu und sie sollen eine entsprechende Lösung dafür finden. Selbst das kann nicht funktionieren, das geht nicht. Aber das ist halt die große Kunst, wie halt dieses Werkel läuft und da ist man halt immer in gewisser Weise hinten nach oder in gewisser Weise voraus. Ich meine, ich habe es insoweit, ich sag, bei mir ist eine gewisse Symbolträchtigkeit dahinter. Ja. Ich bin Jahrgang 62. Ja. Das heißt, die letzte große Schulreform mit den Verfassungsmehrheiten, zwei Drittel und so weiter, was alles hingeht, ist aus dem 62er Jahr. Also der Jahrgang, an dem an sich gearbeitet wird, um irgendwas zu was Besserem zu führen. Ob ich was erleben werde dabei ist in meinem politischen Dasein, ist die Frage. Und wieso, ein Problem haben wir schon in diesem Bildungsbereich ist, also ich mache normalerweise Gespräche mit Wissenschaftlern und manchmal kommen wir auf Bildung und dann sagen sie, sobald sie sich um Studenten mehr kümmern, also um sie auszubilden, also dass sie wirklich sie annehmen drum, sind sie fachlich, also werden sie von den Kollegen gedisst. Also wer sich mit Bildung eigentlich beschäftigt, ist bei den Kollegen unten durch in der Wissenschaft. Das finde ich schon eine harte Nummer. Also ist das eigentlich im Bildungsbereich auch so? Jeder möchte zwar mitreden, jeder weiß was, weil seine Kinder auch und er selbst war, aber eigentlich, wenn man sich damit beschäftigt, ist man das... was sind die großen Sachen? Dass der Wissenschaftler neben seiner Forschungstätigkeit und mit seinen Studenten, die auch an der Wissenschaft interessiert sind, die Ausbildung der Lehrer in diesem Fach eher stiefmütterlich behandelt. Das würde ich auch unterstreichen, das ist eher der generelle Ansatz. Es gibt auch Ausnahmen, die das weitergeben wollen. Es ist auch daran gedacht, bei der Lehrerbildung, bei der Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung viel stärker auch wieder auf die Universitäten zuzugehen. Um fachlich was dazu haben. Diese verkürzte Darstellung, dass man sagt, naja, an der Universität werden die Lehrer nur mehr fürs Fach gebildet und weniger mit Pädagogik, mit Didaktik. An der pädagogischen Hochschule ist es umgekehrt. Und jetzt macht man halt eines, werden dann Joint Studies angeboten, dass man einen Teil macht man an der Uni, einen Teil an der PH. Es beginnt ja diese politische Eifersüchtelei schon einmal darin, dass wir das Bildungsunterrichtsministerium vom Wissenschaftsministerium auseinander gekoppelt haben. Also meine Vorstellung wäre an sich das komplette Bildungsministerium, wo ich sage, bitte schön vom Kindergarten bis zum Nobelpreis sollte eigentlich alles in einer Hand sein. Ist nicht durchzudenken, weil derzeit heute die Lage so ist, dass ein Ministerium ist rot und eins ist schwarz und dass man sagt, die pädagogischen Hochschulen werden jetzt auf einmal herausgegeben und ins Wissenschaftsressort hinein. Alle sagen, es muss tertiärer Bildungsbereich sein. Aber wehe, gibt die Personalhoheit auf, so kurzfristig, weil wer weiß, wo das Bildungsressort in der nächsten Legislaturperiode, bei wem angesiedelt ist. Also Macht und Einfluss, ein Besitzstanddenken und das macht es sehr schwer, auch aus einem zum Teil sehr falsch verstandenen Föderalismus, wo das Bildungssystem noch ja auch sehr, wird auch sehr lange. Also wir haben als Schulträger, als Schulerhalter des Gebäudes haben wir die Gemeinde, den Gemeindeverband, wir haben die Bundesländer und wir haben die Bundesschulen über die BIK. Also wir haben vier verschiedene Schulerhalter und jeder braucht seinen eigenen Spurtplatz und da gibt's überhaupt nichts, wo man Ideen gibt jetzt drüber, dass man das zusammenfassen kann, auch schultypmäßig. Die sind alle so zum Teil noch nicht wirklich praktisch irgendwie nachvollziehbar. Wenn ich jetzt einen Schuldirektor habe, der eine Oberstufengymnasialform am Standort leitet, eine Volksschule und eine neue Mittelschule. Die neue Mittelschule ist ein Schulverband, die Volksschule gehört der Gemeinde und das andere Gebäude gehört der BIK, da muss ich wegen neuen Fenster, muss ich der mit drei verschiedenen Schulerhaltern herumschlagen. Das ist alles nicht sehr schlau. Ich meine, ich denke mal, also abseits dieser ganzen Sachen, ich glaube, je jünger die Kinder werden, desto besser ausgebildet sollten eigentlich die betreuenden Lehrer oder Kindergärtner sein, weil man sagt dann immer, ja, du hast noch nicht lang studiert, du kannst schon einmal die Unterstufe unterrichten. Nein, der soll bitte lieber die Oberstufe, weil ich habe schon selbst halbwegs ein bisschen ein Selbstbewusstsein. Herr Rosenkranz, wie schaut denn eigentlich, wie würde denn Ihre Schule ausschauen, in die Sie gern als Kind noch einmal gehen wollten? Ihre schönste Schule in Ihren Gedanken? Also die schönste Schule, ich war in der Volksschule, in der Schule, die mein Vater geleitet hat. Das war für mich insoweit, es ist schon geschaut worden, dass ich immer lerne und dass meine Sachen alle benannt waren. Nur, wenn ich mich irgendwo ungerecht oder sonst was behandelt gefühlt habe, habe ich in der Kritik im eigenen Haushalt dann eher weniger Zuhören geerntet, sondern das wird schon nicht stimmen, sondern da wird schon du was. Also da hat sich auch was geändert. Früher war es wahrscheinlich so, wenn das Kind mit einer Strafarbeit heimgekommen ist, hat es nur eine Tochter dazu gekriegt, der gesagt hat, wirst du was angestellt haben. Heute ist es umgekehrt, er sagt, was, mein Kind, da stehe ich sofort mit dem Anwalt vor der Türe, ne? Und die Note war ungerecht und so. Also, okay, also Sie hatten praktisch Sie waren auch in dieser Schule. Aber natürlich eines, meine Gymnasialzeit, die möchte ich absolut nicht missen. Ja? Mit den unterschiedlichsten Professorentypen, es waren junge Professoren, es waren die altgedienten Professoren mit, die einen strengen Ruf gehabt haben und was weiß ich was von denen, wo man schon vor den älteren Schülern und so weiter, hat man schon die Schauergeschichten bekommen. Und das waren manchmal die, wo alles so klaglos funktioniert hat und die einem Wissen vermittelt haben. Und Strukturen auch. Und Strukturen mitgegeben haben. Und das vermisse ich auch jetzt, oder ich bin sehr glücklich bei eigenen Kindern, wenn ich sehe, dass Kinder in der Schule einmal eine Schillerballade auswendig lernen müssen. Also oder ein Bild betrachten lange Zeit und darüber reden. Also darüber reden und Aufsätze schreiben und wo man ihnen die Fantasie, die Kreativität übrig lässt und ermuntert dazu. Also ich finde es an sich, es gibt da sehr, sehr tolle Sachen und das, ich muss sagen, ich war gerne in der Schule. Was war nicht gern? Was haben Sie nicht gern? Oder wo hat es zwickt zwischendurch? Bei den Gegenständen selber. Ich habe manches nicht verstanden. Also Chemie war zum Beispiel ein Gegenstand, den ich einfach nicht verstanden habe. Also ich habe gesehen, dass da diese Kugeln sind, die haben unterschiedlich viel Fussel und dann zum Schluss hat halt jedes Fussel wieder eins dazu haben müssen. Und das war es halt. Aber da hat man dann die Möglichkeit gehabt, dass ich zum Beispiel, wenn ich bei der Chemie-Olympiade das musikalisch umrahmt habe, an der Gitarre schon gesagt, dann hat es einen Mitarbeitsplus noch gegeben. Ah ja, das ist interessant. Das heißt, Sie haben auf die Gitarre ausweichen dürfen. In dieser kleinen Nische. Ja, super. Aber das war insgesamt also absolut schöne Schulzeit. Okay. Gute Klassengemeinschaft. Und kommen Sie jetzt noch genug auch in Schulen in Verbindung? Weil ich denke mal, das ist ja auch relativ schwierig. Wie kriegt man, wenn Sie als Herr Rosenkranz daherkommen, dann... Da komme ich gar nicht, weil ich bin schulfremde Person. Ja, eben. Und ich darf an sich gar nicht hinein. Aber das heißt, zu mir kommen, da kriege ich jeden Tag Zuschriften, Anrufe in erster Linie von Lehrern und Eltern, auch von Schülern, die schon größer sind, was ihnen widerfährt. Und das nährt dann meine Anfragen über konkrete Situationen. Aber auch Gutes hoffentlich, also dass Ihnen auch erzählt wird, was funktioniert. Oder haben Sie da praktisch ein... Naja, also ich habe an sich eher das, wenn es schon wirklich ganz negativ gekommen ist, die absoluten Fehlstellungen, die passieren. Das ist aber auch nicht schön. Ich bin von meinem Zivilberuf her, als Jurist und Anwalt, aber ich übe momentan nur die Strafverteidigung aus. Also da komme ich an sich bei der Strafverteidigung, bleibt mir nichts Menschliches fremd. Also da geht's noch ein Stückchen wild dazu. Ja, also daher ist das. Daher komme ich da. Na, aber schon auch diese guten Sachen. Also es gibt ja auch im ganzen Land wirklich auch interessante, gute Sachen. Das ist, finde ich, schon auch wichtig, dass auch das ankommt. Das sehen wir auch. Also da gibt es natürlich Musterbeispiele, wo wir als Bildungssprecher auch schon Exkursionen gemacht haben. Ja. Das heißt, wo das Unterrichtsministerium meint, das ist eine Schule, wo der Schultyp, zum Beispiel polytechnische Schule, gut funktioniert. Dann schauen wir uns das an, was wird dort gemacht. Und das ist natürlich gut. Und man hört sehr viel, wenn gute Sachen passieren, im privaten Bereich auch. Klar, weil da gibt es praktisch diese Schwellen nicht. Das finde ich so gut und das finde ich gut. Und wenn man mit jemandem spricht, wo gibst du dein Kind in die Schule hin, da und da und dort und deswegen und da war der Tag der offenen Tür und das ist dort mit diesem Schwerpunkt und das gefällt uns gut und das funktioniert. Und es gibt auch eine Möglichkeit, dass wir bestimmte Themen, bestimmte Fachthemen aus dem Unterrichtsbereich im sogenannten Unterausschuss des Unterrichtsausschusses klären, wo die Abgeordneten die Möglichkeit haben, Experten einzuladen. Noch ein Schlüssel, die vom Ausschuss insgesamt geladen werden, wo jede einzelne Fraktion jemand laden kann. Und da kommen sehr viele diese Persönlichkeiten, Lehrern, die besondere Dinge machen, ob das von der Sonderpädagogik ist oder von der Sprachförderung ist oder ob das jemand ist, der sagt, bei mir geht vieles leichter mit dem Theaterspielen, mit Rollenspielen und so weiter. Da hören wir in den Unterausschuss rein und wir behandeln ein bestimmtes Thema und erzählen und da sind halt dann schon sehr tolle Sachen drin. Und da sitzen Sie auch mit den Ihren Kollegen von den anderen Clubs. Ja, richtig. Und dann stellt man Fragen. Ja. Und es gibt oft sehr ermutigende Bilder ab, welche guten Modelle es gibt, welche Lehrkräfte es gibt, welche Direktoren es gibt, die etwas an ihren Schulen ermöglichen, was vom Alltag abweicht und allen eigentlich nur Freude macht. Nämlich allen, und das ist, finde ich, interessant, die Presse hat ja eine ganz gute Bildungsseite und da kriegt man ein bisschen so mit, dass es auch so eine international übliche Bildungsprofessionalität gibt, die eigentlich dann abseits der politischen Lager ist. Und das finde ich auch immer wieder ganz beruhigend an der Sache. Also jetzt kann man unterschiedlicher Meinung sein, ob vermischt oder sozial am Nachmittag, wie auch immer, aber es gibt irgendwie ein Verständnis, was Bildung, Lernen. Wo die Lehrer das machen, was an ihrer Schule, an ihrer Klasse die Kinder brauchen. Genau. Und wenn sie das können, dann ist viel gewonnen. Und das kann manchmal, ist es mit dem ideologischen Mainstream überhaupt nicht kompatibel oder manchmal eben schon. Und da ist ja dann das Interessante herauszufiltern, warum gelingt es gerade jetzt dort und woanders dieses selbe Modell nicht. Und dann kommt man halt wiederum auch auf den Lehrer, dann kommt man darauf hin, jede Bildungsreform muss auch mit einer Elternbildungsreform einhergehen. Oh Gott, freilich. Ja, aber das kriegen wir nicht hin, das kann man nicht vorschreiben. Naja, aber ein gewisses Verständnis, Vorschreiben geht, auch aus freiheitlicher Sicht ist das Vorschreiben immer ein besonderes, alles was mit Zwang ist, ist immer ein Problem. Aber die Frage des Vorlebens auch zu schärfen, also wenn man selber als Vater mit einem Unterleiberl und einer Bierdose vor dem Fernsehapparat der amerikanischen Sitcom sitzt, wird man nicht dem Kind sagen können, geh, jetzt lies ein Buch. So wird es nicht funktionieren. Nee. Das heißt, da ist sehr viel Elternarbeit auch seitens der Lehrer notwendig, damit sie auch Verständnis haben für ihre Kinder. Ich war ja in Kanada und habe in Montreal gesehen, die dürften Probleme in so gewissen Einwanderungsgruppen gehabt haben und die haben dann gezielt so Postkartenaktionen gemacht. Loben Sie Ihr Kind. Wenn Ihr Kind Lob erfährt, dann kann es Selbstbewusstsein entwickeln. Also so ganz einfache Botschaften haben die einfach in diese ganz bestimmten Stadtteile in alle Briefkästen gesteckt. Das war eine Kleinigkeit, aber ich glaube, keine schlechte Idee. Es ist also eine Idee, die dort funktioniert hat. Ja, und ich kann jedem dazu nur gratulieren, dass die dort dieses Engagement entwickelt haben und gesagt haben, wir machen das jetzt. Weil bei diesen Dingen ist ja oft gar kein Budget da. Ja. Das machen manche Lehrer, machen das selber. Und auch sitzen die handelnden Menschen halt oft schon weit voneinander entfernt. Und da ist halt, Drum ist für mich eigentlich Natürlich müssen wir in Österreich wissen, welchen Bildungsrahmen wir uns geben. Was muss ein Kind mit welchem Alter können und wissen? Und das muss zentral gesteuert werden. Also ich habe einen Horror vor einer Vision, dass mir jetzt das Schulwesen, was den Inhalt betrifft, verändert wird. Also so wie in der Bundesrepublik mit unterschiedlichen Systemen, wo dann vielleicht ein Wettkampf der Bundesländer kommt, wer dann bei PISA besser abschneidet oder so. Hat man in Deutschland ja in gewisser Weise. Ja, in Deutschland ist es so. Also das möchte ich auf keinen Fall haben. Nur wer jetzt den Lehrerdienstvertrag unterschreibt und auszahlt und diese Bildungsreform an sich, von der wir immer sprechen, ist in erster Linie immer eine Bildungsverwaltungsreform gemeint. Und da spießt er sich halt, weil dort die einzelnen Machtzentren, Land, Bund beisammensitzen. Und nichts aufgeben wollen. Nur eine Frage, Zentralmatura, also eben, dass man auch wirklich, eben sieht man, die und die Schule ist nicht so gut. Ich finde, das ist ein reines Messen. Der Staat hat ein Interesse daran, wie gut sind die und da entwickeln sie etwas. Ich finde das okay. Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht. Das ist grundsätzlich auch was Gutes, nur bei der Bildung muss irgendwann einmal das Messen im Hintergrund oft sein. Also weil man kann es nicht zu 100% Frage der Herzensbildung wird man nicht messen können. Aber natürlich, ein Mathematikresultat wird man messen können. Bei einem Aufsatz, wo ich die soziale Kompetenz mit beurteilen soll, kann es vielleicht schon wieder schwanken und viele Lehrer sagen, es ist möglich, außer bei zwischen der Stufe zwischen 4 und 5, bis zu 2 Graden zu begründen unterschiedlich. Weil man gesagt hat, die Sympathie oder sonst. Selbst heißt, in Mathematik haben wir das jetzt mal probiert. Das ist für uns natürlich die Sache, dass unsere Zentralmatura insoweit unvollkommen ist, weil sie nicht zentral benotet wird. Das gehört dann dazu. Also, aber das ist relativ, mit dem Beurteilungsraster ist man, glaube ich, relativ gebunden. Mir fehlt aber noch die Erfahrung. Zwei. Also trotzdem noch zwei. Trotz Raster, zwei Stufen kann man unterschiedlich geben, außer zwischen 4 und 5. Also da ist es eingeschränkter. Und da muss ich sagen, na, wirklich weg. Das soll nicht wissen, von wem die Arbeit ist. Richtig. Das muss anonymisiert sein. Dann ist es eine Zentralmatura. Und wogegen ich mich auch ausgesprochen habe, das ist die vorwissenschaftliche Arbeit. Warum? Man soll in einer Matura für eine Schule natürlich Lust und Interesse auf Wissenschaft wecken. Nur, man kann auch eine Hausarbeit schreiben. Aber für die Matura, es geht relativ viel Zeit verloren dabei. Es wird von jemandem unterrichtet, das darf für jeder nur 5 oder 6 nehmen. Das heißt, jetzt habe ich einen Geschichtslehrer, der fasziniert ungemein und jetzt melden sich bei dem 7, 8. Geht nicht. Bei dem nicht, sondern der muss zu einem anderen, aus einer anderen Klasse oder sonst was Geschichte sein, der dem unter Umständen nicht so liegt. Ist vielleicht auch, kann man noch verkaufen als Vorbereitung fürs spätere Leben, da muss dann auf der Uni auch nicht jeder Professor liegen. Aber das ist so ein Punkt, den ich auch nicht absehe. Aber es kostet viel. Es ist auch ein erhöhter Aufwand. Allein die Frage der Zitierregeln. Es kann so sein, dass das, was da in dieser Arbeit drinnen steht, was er eingebläut bekommt, in 2 Jahren an der Universität komplett überholt ist. Wir sagen da, Wissenschaft kehrt an die Uni. Lust auf Wissenschaft zu wecken durch Exkursionen, dass Universitätslehrer auch an eine AHS gehen, an eine Oberstufe gehen, dass die dort in Chemie, in Physik oder sonst was auch was Spannendes vortragen. Ja, jede fördernde Maßnahme, um Blut zu lecken, was Wissenschaft bedeutet, was ein Studium bedeutet, welche Richtung. Ja, aber nicht mit der vorwissenschaftlichen Arbeit. Eine schriftliche Matura, die zentral ist, die gerecht beurteilt wird, und dann eine mündliche Matura, wo man schon, und das muss auch dem Lehrer überlassen bleiben, wo man sieht, hat der Schüler, den ich jetzt unter Umständen seit 8 Jahren schon vielleicht betreue, im stärksten Fall, hat der jetzt gerade ein Blackout oder war lang stimmt das nicht? Also da muss man schon nur immer dem Lehrer, dem Pädagogen schon vertrauen können, wie weit der bei der mündlichen Matura ein Prüfungsgespräch zu führen hat und schaut, wie kann ich den hinführen, dass es positiv wird. Da habe ich auch den Eindruck, also das läuft auch ganz gut, diese mündliche Matura. Da ist auch der Landesschulinspektor dabei und man kennt die Leute und man das stimmt eigentlich, finde ich immer. Und das soll auch so bleiben und nicht nur mit Fragen ziehen und ist es jetzt so eine Entscheidungsfrage und so weiter. Ja, das ist interessant. Ja. Ich meine, weil ich viel mit Wissenschaftlern rede und so dann und immer wieder frage, was sind eure Fragestellungen? Also dieses, ich habe als Wissenschaftler eine Frage an meine Umwelt, an die Natur. das kann man in der Schule in gewisser Weise schon ganz gut machen. Ich habe zum Beispiel als Physiklehrer mal geschaut in einem Semester, da haben alle Schüler so eine Frage gestellt, wie läuft Wasser die Fensterscheibe hinunter? Mhm. Das heißt, die kennen, da gibt's nichts zum Nachschlagen. Ja, da muss ich einfach hinschauen und dann die Spuren zeichnen. Und so eine wissenschaftliche, vorwissenschaftliche Arbeit auf dieser Ebene, wo die Leute ihre Selbstwirksamkeit spüren, ist, ich kann eigentlich hinschauen und forschen, was es letztlich ist, gefällt mir schon sehr gut. Was mir nicht gut gefällt ist, warum gibt's Krieg in der Welt und ich schaue jetzt in irgendwelche Bücher nach und schreibe alles ab. Also ich habe jetzt unlängst eine Radiosendung gehört, die vom Mai war, und da waren einige Experten, Soziologen, Wissenschaftler waren, und da hat dann zum Beispiel eine Dame, dann kann man jetzt nicht mehr genau erinnern, hat gesagt, sie hat jetzt die Beispiele in der Presse gelesen, die es in Deutsch zur Zentralmatura gegeben hat, da waren sieben Problemstellungen dabei und 6,5 davon haben sich mit sozialen Problemen auseinandergesetzt. Ja, das ist... Und das ist eine gewisse Verengung und woher die kommt, ob die auch ideologisch motiviert ist. Also ich glaube, das ist die Ausbildung der Lehrer, weil wie viele Lehrer frei genug, sowas Freies zu stellen? Ja, aber es war zum Beispiel in dieser Deutschmatura, es war nichts mit Literatur. Ja. Und das ist ja auch schade. Das ist halt, gut, das ist jetzt die andere Seite. Ja. Genau, Jetzt schauen wir noch, geschwind Rosenkranz. Die erste Frage haben wir besprochen. Ja. Wann sollen Menschen, die in Österreich heimisch werden, Deutsch lernen? Kinder müssen sofort einmal in die Schule hinein. Also für Kinder, die sich in Österreich aufhalten, muss es im Rahmen der Unterrichtspflicht sofort funktionieren. Da sind Vorkehrungen zu treffen. Das muss sich auch unter Umständen bei einem Lager in irgendeiner Form sich organisieren lassen, dass ein Unterricht stattfindet, wo man natürlich auch deutsche Grundbegriffe macht. Der Schwerpunkt aber, der in dieser Frage drinnen liegt, ist meiner Meinung nach die Frage der Zuwanderung bereits durch Erwachsene, durch jugendliche Erwachsene, durch Menschen mit 16, 17. Diejenigen, die als Wirtschaftsmigranten zu uns kommen, die schon Vorbildungen haben, die am Arbeitsplatz gesucht werden, die müssen bereits sofort mit Deutsch beginnen. Sie müssen ja bereits im Idealfall Deutsch in ihren Herkunftsländern beherrscht haben. Das machen viele Zuwanderungsländer, gerade zum Beispiel auch Kanada macht es dazu, dass man bereits Sprachen beherrschen muss, weil auch die Sprache Zugang zum Arbeitsmarkt bedeutet. Und dann ist halt die Frage derjenigen, die rechtlich ungesichert nach Österreich kommen, meistens illegal kommen, das sind Asylwerber. Und da bin ich der Meinung, dass man da mit integrationsfördernden Maßnahmen, die der Staat auf sich nimmt, noch zuwarten muss. So lange zuwarten muss, bis geklärt ist, ob es sich dabei um jemand handelt, der in Österreich bleiben darf oder nicht. Wenn eine private Institution, wenn ein Einzelner, Beispiel eine pensionierte Lehrerin sagt, ich möchte jetzt die 2, 3 afghanischen jungen Männer, die jetzt hier sind, einen Sprachkurs anbieten, dann werden wir es nicht verbieten. Das ist Privatinitiative und da ist jedem alles geöffnet. Nur, dass der Staat jetzt sagt, so, wir springen hier in die Bresche, jeder, der hier ist und sagt, ich möchte jetzt Deutsch lernen, ohne dass wir geklärt haben, befindet sich der jetzt rechtmäßig hier, sage ich nein, weil unter Umständen setzen wir Integrationsmaßnahmen, dann erfahren wir nach einem Verfahren, in Wirklichkeit hat der keinen Status in Österreich und dann sagt man, nee, aber jetzt ist er schon wieder so integriert, jetzt müssen wir wieder da lassen. Also da würde sich aus unserer Sicht die Katze in den Schwanz beißen. Wenn jemand nach Österreich kommt und aufgrund seines wahren Hintergrundes den Staat belügt, indem er eine Asylgeschichte erzählt, eine Verfolgungsgeschichte erzählt, die ihm sogar nachweislich dann eben nicht stimmen kann, dann hat er eigentlich keinen Anspruch darauf, dass man sagt, da hat er den Anspruch darauf, dass mit ihm menschenwürdig umgegangen wird, dass er nicht verhungert, dass er auch ein Dach über dem Kopf haben kann. Aber dass er dann Luxus bekommt mit Integration und dann deswegen sagt, ja, du hast uns zwar jetzt 2, 3 Jahre lang angelogen mit deinen Geschichten, aber wir beschenken dich dafür, das ist eine überzogene Humanität, die würde ich so nicht sehen. Aber eben diese Sprache ist natürlich dann schon eine kraftvolle Sache eben, weil eben wenn der Deutsch kann und damit wirkt er ja integriert. Also und dann abzuschieben oder sagen, okay, jetzt gehst du aber wieder hin, weil da ist keine Gefahr. Also Sprache ist eigentlich eine sehr mächtige Sache. Die Sprache ist auf jeden Fall was Mächtiges, weil auch wenn man etwas falsch formuliert oder sonst was, kann das ziemlich, oder missverständlich, kann das ziemlich negative Auswirkungen haben. Also die Sprache ist was Wunderschönes, aber hat natürlich auch eine gewisse Macht, eine gewisse Kraft und stellt auch gewisse Fakten her. Da muss man natürlich auch schauen, man beginnt mit der Integration, aber nach 3 Jahren musst du zurück. Naja, es ist schon so, dass sich die betroffene Person ja auch auf etwas einlässt bei uns und auch lernen muss, etwas zu akzeptieren, wie staatliche Entscheidungen es sind. Wir können nicht unseren Rechtsstaat so aushöhlen, dass wir sagen, wir haben zwar bestimmte Normen, aber für dich werden sie jetzt einmal nicht gelten. Also das würde dort dem Chaos Tür und Tor öffnen. Aber ein Staat, zum Beispiel ist jetzt in der Integrationsvereinbarung Sprache als wirklich maßgeblich, ob man einen Aufenthaltstitel bekommt oder nicht. Ja. Da sind Sie auch der Meinung, dass der Staat so etwas, so wirklich Sprache auch vorschreiben darf? Absolut. Das muss er auch machen, wenn ich eine Gesellschaft haben möchte, wo, ob das am Amt ist, ob das jetzt in der am Arbeitsplatz ist, ob das im täglichen Leben ist, im Geschäft. Wir sind zu klein dafür, dass wir uns ein Chinatown oder ein Little Italy leisten könnten, dass wir sagen können, ja gut, jetzt machen wir halt in dem Bezirk von Wien, machen wir jetzt eine Subkultur auf. Dazu ist Österreich eindeutig zu klein, dazu haben wir auch eine Tradition und Kultur, was das Flüchtlingswesen insgesamt betrifft. Wir haben Deutsch als Amtssprache, als Unterrichtssprache, als Umgangssprache, als Mehrheitssprache. Und wenn ich in diesem Staat leben will, wenn ich von den Vorteilen dieses Staates leben will, weil es kommt ja jemand her mit einer gewissen Erwartungshaltung, dann muss er sich bestimmten Dingen auch, und das ist jetzt ein hartes Wort, auch unterwerfen. Und das ist halt nun einmal die Sprache. Ich möchte ihm nicht seine Kultur nehmen. Ich möchte ihm nicht seine Sprache nehmen, die er zu Hause spricht, die er weiterführen möchte. Aber letztlich wird er sich eine zweite Sprache zulegen müssen, um in Österreich bestehen zu können. Sie würden aber nicht eben so weit gehen, dass Sie sagen, am Schulhof jetzt darf man nicht mehr Türkisch reden, das muss er unterschreiben in der Schulordnung. Naja, da haben wir schon einen anderen Zugang, weil wir schon sagen, es gibt die Unterrichtssprache und wir wollen das ausgeweitet haben als Schulsprache. Natürlich jetzt nicht so, wie unterstellt wird, dass da jetzt sofort mit der Prügelstrafe auf einmal gedroht wird oder mit Schulverweis, aber wir wollen im Rahmen einer Hausordnung, die in manchen Bereichen sogar eine Vereinbarung ist, die, wo man versucht einzubinden, die Wichtigkeit zu erkennen, warum das so ist, dass man versucht, dass sich die Kinder allesamt miteinander Deutsch unterhalten. Man wird es nie ganz unterbinden können. Man wird auch keine Aufsichtsperson haben können, die auf der Toilette zum Beispiel daneben steht, wenn jetzt 2 dort stehen und ihre Notdurft verrichten, wie sie die jetzt was zurufen werden. Also so einen Überwachungsstaat in der Schule, das stellen wir uns nicht vor. Aber wir wollen auch mit so einer Hausordnung für Österreich, für Kinder, die die Sprache nicht beherrschen, schon klarstellen, wie wichtig diese Sprache ist, nämlich auch für die Kommunikation untereinander. Wir haben sehr viele Beispiele, wo sich ethnische Gruppen in Klassen bilden, die sich sogar argwöhnisch beäugen und sagt, der spricht in einer Sprache, die ich jetzt nicht verstehe, der hat sicher jetzt irgendwas Unangenehmes oder was Beleidigendes über mich gesagt und schon fliegen die Fäuste. Das wäre zum Beispiel dann ausgeschlossen, wenn die Kinder Deutsch sprechen und untereinander Deutsch sprechen. Und wenn Kinder, die zum Beispiel Serbisch sprechen und Türkisch sprechen, wie sollen sie die dann verständigen? Außer eben Deutsch. Also es kann ja nur so funktionieren. Und da wollen wir das Primat der deutschen Sprache sichergestellt haben. Es gibt Bedenken, die die Frau Bundesministerin geäußert hat, wo ich gesagt habe, das kommt überhaupt nicht, weil das steht im Arbeitsübereinkommen der Regierung in Oberösterreich, dass eben Deutsch als Schulsprache eingeführt wird. Ich habe gesagt, das wird nicht kommen, weil das würde gegen ein Menschenrecht verstoßen. Ja, diese Europäische Menschenrechtskonvention, ja. Diese Deutsch als, ja. Oder die Sprache als privat. Es wird privat, aber die Schule ist eben nicht Privatsache, sondern die Schule ist öffentlich. Was in einer Privatschule passiert, die eine Religionsgemeinschaft oder sonst immer macht, das ist uns auch, das ist die Privatschule. Da haben wir andere Zugänge dazu, dass wir sagen, das wird approbiert oder nicht. Aber das ist eben eine öffentliche Einrichtung. Und genauso wie die Sprache vor Gericht Deutsch ist, da muss es dann einen Dolmetscher geben, aber wir können nicht so weit gehen, dass wir sagen, na gut, dann brauchen wir jetzt halt mehr Dolmetscher. Es wird in manchen Schulen wird ja bereits schon gearbeitet damit, weil es sonst nicht anders geht, aber das wäre eine Selbstaufgabe. Wir müssen selbstbewusst sagen, Kinder, wenn ihr in Österreich bessere Chancen haben wollt, und liebe Eltern, versteht's das, die Kinder müssen ausreichend Deutsch lernen. Da ist uns jedes Mittel recht. Die anderen sagen, natürlich ist die Sprache wichtig, aber das muss freiwillig passieren oder sonst was. Ich habe gesagt, nein, da muss man ganz klar sagen, es ist jetzt so geregelt in Form der Hausordnung und es gibt Hausordnungen in der Bundesrepublik Deutschland, wo das umgesetzt ist, bei öffentlichen Schulen, und mir wäre nicht bekannt, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Bundesrepublik Deutschland oder die Bundesländer bereits verurteilt hätte. Also hier ist wieder so etwas dabei seitens des Ministeriums, die sehr rasch waren, nämlich gleich am ersten Tag, nachdem dieses Arbeitsübereinkommen den Inhalt hatte, war bereits das Gutachten dort. Also was der Bauch nicht will, lässt der Kopf nicht zu. Da gehen die Wogen auch sehr schnell hoch, weil üblicherweise ist es ja der Anstand, wenn man miteinander zu tun hat, dass man sich in einer Sprache unterhält, dass man verstanden wird. Also wenn der Umgang funktioniert, ist die braucht man nichts vorschreiben. Also braucht man nicht streiten. Richtig. Aber auf der anderen Seite, immer eine Sache, glaube ich, wird noch ins Feld gebracht, was mir sehr schlüssig vorkommt, ist die Kinderrechtskonvention, wo man sagt, dass ein Kind hat Recht auf Sprache, welche auch immer. Das würde ja jetzt diesem Schulhof entgegen, aber ich glaube, dass diese Schulhofgeschichte auch zugespitzt ist auf genau diese Situation, und die kann man wahrscheinlich nicht im Einklang aller lösen. Ja, jedes Kind hat Recht auf Sprache, egal welche. Haben die Kinder, die in der Schulklasse, im Klassenverband drinnen sind, auch das Recht zu hören oder zu wissen, was der andere sagt? Genauso hat der Lehrer das Recht zu wissen, was der eine Schüler dem anderen in der Klasse zuruft, weil das was auch immer, also ich kenne das von einer anderen Geschichte her, mir haben einmal Polizisten erzählt, die haben einen gemeinsamen Einsatz mit slowakischen Polizisten im grenznahen Bereich, einmal hier, einmal dort, die haben gemeinsame Streifen und die haben gesagt, so, sie sind einmal zu einem am Abend hingerufen worden, zu einem Streit auf slowakischem Staatsgebiet, wo in einem Roma-Sinti-Lager ein Aufruhr war. Und die Polizisten kommen dorthin und es läuft einer aufgebracht auf den Polizisten zu und schreit. Und der Polizist weiß nicht, schreit er jetzt, ich steche dich ab oder bitte helfen Sie mir. Das weiß der nicht. Ist eine Situation, die unangenehm ist, und angesprochen darauf, warum das gemacht hat, er hat gesagt, naja, wir haben schon so gute Erfahrungen gemacht mit solchen gemischten Streifen im Bereich zwischen Österreich und Bayern. Oh Gott. Ja, das war die sachliche Begründung dafür. Wobei, das Bayerische versteht man ja dann doch ganz gut. Ja, also das war für mich schon signifikant, dass man auch eine Bedrohungssituation aufgrund der mangelnden Sprachkenntnisse gemacht hat und das heruntergebrochen auf die Schule. Es sollen die Kleingruppen sollen wissen, tritt der jetzt unserer Gruppe oder einem anderen Schüler gegenüber aggressiv aus, herabwürdigend, beleidigend oder nicht? Das wollen wir sichergestellt haben. Und auch wieder da praktisch ist es letztendlich auch eine philosophische Frage, wie viel kann ich als Staat fordern, praktisch verlangen und auch vorschreiben? Also diese, wie sagt man, Hegemonie oder diese Macht eines Staates, weil der könnte auch sagen, ich mische mich da überhaupt nicht ein. Aber das ist eben die Philosophie und das ist eben die Grundlage unseres Handelns und Denkens. Ja, wir wollen auch eine homogene Zivilisation bei uns haben. Wir wollen eine homogene Gesellschaft haben. Und Sprache, die Stärke der Sprache liegt auch darin, dass sie verbindet, gemeinsame Sprache. Und da sollte man auch die Stärke der Sprache ausnützen. Und wenn es freiwillig nicht so hundertprozentig funktioniert, vielleicht mit sanftem Druck oder mit entsprechenden Möglichkeiten. Das Übereinkommen, dass die Schüler sagen, ja, wir verpflichten uns dazu, kommt vielleicht anders drüber oder erweckt ein anderes Verständnis darüber, dass man sagt, wir wollen es deswegen haben, um das und das zu verhindern, und sagen, ja, das ist eine gute Idee, daher unterwerfen wir uns jetzt freiwillig dieser Norm oder dieser Hausordnung und sonst was. Oder ihr werdet so ernst genommen, dass ihr schon hier eine Unterschrift leisten könnt. Es sind ja manchmal nur diese kleinen Nebenbeis, wo man sagt, da hat man einen anderen Impetus dabei. Und wenn jetzt Sprachwissenschaftler sagen, man kann Sprachen nicht wie Module einfach rausnehmen, Muttersprache raus, jetzt Deutsch rein. Damit die Sprachentwicklung funktioniert, sollte man auch die Muttersprache fördern. Wären Sie da auch dafür, dass man Muttersprachen parallel dann fördert? Naja, es gibt natürlich Lehrmeinungen, die sagen, dass nur dann, wenn man eine Sprache wirklich gut beherrscht, dass man dann auch eine andere lernen kann, weil man Grundverständnis hat in Grammatik und Ähnlichem. Wir erlernen ja letztlich, ob das jetzt eine Muttersprache oder nicht ist, wir erlernen in Österreich immer zusätzliche Sprachen. Wir haben Angebote über Russisch, Spanisch, Englisch, Französisch. Wir haben auch Altgriechisch und Latein mit den nötigen Begründungen dabei im Angebot. Es kann wahrscheinlich jeder seine Sprache erlernen, egal ob es eine Muttersprache ist oder nicht. Es zielt natürlich darauf ab, was jetzt eine Erstsprache sein soll. Wie weit soll das jetzt im Unterricht ist? Nein, es gibt bei uns den Hauptgegenstand Deutsch und das andere sind lebende Fremdsprachen, man muss jetzt, sagt man. Na eben, also das nehme ich jetzt zurück, sondern andere lebende Sprachen. Ob der schon damit aufgewachsen ist oder nicht. Ach so, genau diese Formulierung. Oh Gott. Ja, natürlich, ganz furchtbar. Nicht? Fremdsprache oder Zweitsprache? Fremdsprache. Wie klingt denn das? Das sagt man nicht mehr, oder? Sagt man das noch? Aber ich bin damit aufgewachsen. Ja, ja. Mein grundständig oder sonst was. Meine Fremdsprache ist Englisch. Ja. Ja. Die zweite Latein, aber die habe ich nie gebraucht. Also, bis auf ja, ein paar akademisch Worte. Ein paar Denkmäler, Inschrift oder so, werden wir doch noch genau machen müssen. Ne? Ja, ich verstehe Sie. Aber praktisch diese Ressourcenzuteilung, ob das auch gefördert wird? Das ist dann die Frage, ob es überhaupt geht. Ne? Da, weil natürlich muss man schon schauen, was ist eine kleine Sprache? Hat man überhaupt jemanden, der es unterrichten kann? Es scheitert ja viel daran, dass man was anbieten möchte, aber es gibt es nicht. Bis hin zum Team-Teaching. Wenn ich kein Team habe, wird es schwierig. Aber grundsätzlich, warum soll es nicht geben? Und da gibt es ja auch Projekte, die gewachsen sind. Wenn ich in einer Schule bin, die an der tschechischen Grenze ist, im Waldviertel oder im Weinviertel, ja, warum soll dort nicht tschechisch unterrichtet werden? Weil ich das vor Ort brauchen kann, weil ich unter Umständen meinen Arbeitsplatz auch einmal auf der anderen Seite sehe. Das ist ja logisch begründet. Aber warum muss ein Kind in Kärnten unter Umständen tschechisch lernen? Das ist vielleicht italienisch interessanter. Na, vielleicht das andere Beispiel. Warum soll in Wien ein Kind, das aus der Türkei jetzt kommt, weiter türkisch gefördert werden? Wenn sich's ausgeht, natürlich. Und wenn man genügend Klassen zusammenbringt, wegen einem Kind, aber das wird es wahrscheinlich nicht in Wien ergeben. Da wird man unter Umständen schon türkische Kinder haben, die haben dann eine Sprache dazu und werden das nützen können. Und vielleicht wird als Ressource auch. Als Ressource. Das ist jede Fremdsprache, die man erlernt, jede zusätzliche Sprache, die man erlernt, ist eine Ressource. Bei uns kann man zum Beispiel in der Abendschule seit ein paar Jahren türkisch maturieren, das machen nicht viele, aber die, die es machen, hätte man jetzt nicht den Eindruck, dass das jetzt so was Spezielles wäre. Das ist halt einfach statt Französisch türkisch. Aber ich finde, dass es geht, finde ich nur fair, weil es einfach genug Leute gibt, die es betrifft, wenn es nicht viele machen. Wenn man dabei die Tatsache, dass man auch in Deutsch zu maturieren hat, austauscht. Da gibt's ja Sie müssen aber schon in Deutsch maturieren. Eben, aber ja, das ist schon dass wichtig. Man jetzt in der Muttersprache maturiert, auf was beziehe ich es jetzt? Dass der Lerngegenstände auch in dieser Sprache dann vortragen, sondern ausschließlich so wie Englisch, Französisch, genau so. Wenn es an dieser Schule das Angebot gibt, weil es genügend gibt, die's annehmen können, warum soll man hier den Kanon der möglichen Sprachen nicht ausweiten, wenn es auch die Lehrer dazu gibt? Genau, gibt's. Und es ist auch eigentlich immer ganz interessant, weil es ein bisschen einfach, das ist halt Schulentwicklung, also 1962 das letzte Mal so richtig, da tut sich doch dann immer wieder ein bisschen was. Ja, aber es darf darunter, darf eben die Deutschmatura nicht leiden. Tut's nicht, nein. Das ist vorrangig. Na schön, also wo es wirklich funktioniert, international, ist der Honig. Ich bin seit 2 Jahren Imker in Wien im Belvedere, fliegen ins Botanischen Garten. Du kannst mit jedem reden, also aus Syrien, aus Amerika, heute mit Neuseeland. Ich mache so einen Bienen-Podcast, wo ich mit Leuten rede, die was wissen drüber. Mit Neuseeland, mit einem Deutschen, der ausgewandert ist 2000, der ist jetzt Imker dort. Also dieser Honig, also das ist auch so ein Symbol der Gastfreundschaft, wenn man wen mitnimmt. Ja? Und darüber zu diskutieren, hat mir der Anthropologe André Gingrich, der hat so ein Forschungsprojekt gemacht über Honig in Südjemen. Und er sagt, das ist ein Thema, das völlig gefahrlos ist. Man kann an diesem, über Honig reden, also so viel als Anthropologe erfahren von den Menschen, von den Umständen. Und es ist immer ein Zeichen eigentlich der Freundschaft. Ja, und das finde ich auch schön. Es war eine ganz heftige Parlamentsdebatte mit allem drum und dran, wie es ums Bienensterben gegangen ist. Das also betrifft uns alle auch. Ja. Das ist, da ist sehr viel Irrationales angeklungen und hat da mitgeschwungen, weil es einen sehr hohen Stellenwert hat, weil mit dem Erhalt der Bienenstöcke, mit dem Charakterzug der Fleiß der Bienen und das Produkt selber. Und ich meine, dieser Honig, viel mit. Ja, ja. Und es gab ja früher keinen Zucker und da war Honig einfach wirklich das Süße. Und wenn du das mitgebracht hast, war das einfach Gastgeschenk par excellence. Und ich finde wirklich, also neben dem Hund, der so viel Kommunikation ermöglicht, auch eben diese Honig. Ich glaube, dass es eigentlich sehr stark um die Inhalte geht. Worüber reden wir? Und weniger vielleicht sogar in welcher Sprache oder wie machen wir es? Wenn wir nichts zum Reden haben? Ja, Kommunikation. Und da wird wahrscheinlich die nächste Sendung sein, wie sehr die diversen Handys und so weiter da unsere Gesellschaft, was Kommunikation betrifft, negativ beeinflussen. Oder verändert sich halt alles? Jetzt würde mich noch interessieren, was machen Sie heute noch im Parlament? Was ist bei Ihnen heute noch los? Schreibtischarbeit und ich habe heute am Vormittag schon eine Gerichtsverhandlung gehabt und um 15.30 Uhr habe ich wieder eine. Na dann. Habe ich noch eine. Wünsche ich Ihnen. Danke. Wünsche ich Ihnen alles Gute und bedanke mich für das Gespräch. Danke. Weil dadurch haben wir einen Einblick bekommen, nicht nur in das, was man immer wieder hört, was jemand sagt, in dem Fall Sie, Herr Rosenkranz, sondern auch, was ein Hintergrund ist. Und das ist das, was eigentlich oft fehlt. Vielen Dank. Thank you.